Die Querfront-Idee ist nicht neu. Sie kam den deutschen Rechten schon nach der Novemberrevolution 1918-1919. Anstelle der Weimarer Demokratie ersehnte man einen stramm autoritären Staat. Und statt offener Gesellschaft mit Linken und Rechten sollte da nur noch eine geschlossene Volksgemeinschaft stehen. Auch von links forderten manche ein Bündnis mit den Nationalisten. Man darf nicht vergessen, dass die NSDAP anfangs auch einen antikapitalistischen, einen linken Flügel hatte. Ich frage den finsteren Frank. Auch der mag den Begriff Querfront. Er sei ja Anarchist. Mit Hörstel sei hier auch die bürgerliche Mitte vertreten, mit dem Friedensdorf die Alternativen und einige hier wären ja etwas mehr rechts, sagt Frank. Daran sehe man, dass diese ganze Rechts-Links-Kategorisierung nicht mehr wichtig sei. Seit den 70er Jahren gab es immer wieder Versuche deutscher Neonazis, Querfrontstrategien umzusetzen. Wirklich erfolgreich waren sie nie. Unmittelbar nach den Anschlägen vom 11. September etwa, da marschierten Glatzen durch Berlin und biederten sich links außen an, skandierten internationale Solidarität. Und auf den Transparenten standen Sprüche wie Frieden für Deutschland und gegen US-Imperialismus. Aber mit Rechtsradikalen und Nazis, egal wie Kapitalismus und globalisierungskritisch, wollte damals keiner zusammenarbeiten. Das Problem haben wir hier in Kassel nicht. Querfront funktioniert natürlich ausgezeichnet, wenn sie bloß zwischen verschieden gekleideten Rechtsradikalen verläuft. Und wenn diese Rechtsradikalen dann auch noch darauf bestehen, nicht rechts zu sein, umso besser. Positive Energie. Ich bin unzufrieden. Es gibt Schweineschnitzel in grüner Soße und das Fleisch ist schuhsohlig tot gebraten, die Kräutersoße zu süß und die Tischgesellschaft ziemlich scheiße. Außerdem haben die Hippies Salat bestellt und ich bin neidisch. Während wir gegen die 10 Fleischstücke ansägen, besprechen wir, wer für das nächste Treffen noch alles eingeladen werden soll. Die Gruppe soll wachsen, aber geordnet. Es gibt in Deutschland genug Initiativen mit denselben Anliegen, schmatzt Hörstel, der mit großem Appetit bereits sein zweites Mittagessen zu sich nimmt. Aber wir brauchen dringend eine Sprache und Struktur, die uns zusammenhält. Solche Sätze erschrecken mich schon ein wenig. Ich hatte nicht damit gerechnet, regelrechte PR-Profis anzutreffen, mit ihrem Gerede über Sprache, Struktur, kleinste gemeinsame Nenner, Innen- und Außenwirkung. In gewisser Weise haben sie sicher sogar das Wort alternativ unter den Nagel gerissen. Hörstel ermahnt nochmal die Gruppe. Vernetzt euch aber nur mit Leuten, denen ihr auch wirklich vertraut. Vertrauen, das ist ganz wichtig. Ich versuche mich unauffällig in meinem Beilagensalat zu verstecken. Bevor wir weitermachen, machen wir eine kleine Atem- und Energieübung. In unseren Konferenzraum zurückgekehrt, nehmen wir uns an den Händen und schließen die Augen, die Hand des Nadelstreifensackos fest und warm, die Hand des Hippies wie ein toter Fisch. Nadelstreifensacko kichert. Die Esoterikerin gebietet Ruhe. Wir werden uns zusammen unser Ziel vorstellen, wie wir mit Millionen vor dem Reichstag stehen, aber wir werden nicht denken, wir werden das schaffen. Nein, wir bündeln unsere Gedanken und unseren Atem und denken, wir haben das geschafft. Sagt es einmal mit mir. Und alle sagen es einmal mit ihr. Wir atmen ein und aus, eine Minute lang, ein, halten, positive Energie und so fort. Eine Minute kann sehr lange dauern. Die meisten halten die Augen tatsächlich geschlossen und träumen vom Fall der Regierung, dem Ende der GEZ-Zwangsgebühren oder einem Büro im Bundeskanzleramt. Nur einer der Männer aus dem Dorf, ein ganz besonders großes Exemplar, schaut sich um, trifft meinen Blick und wir müssen beide furchtbar grinsen. All dem positiven Atem zum Trotz ist die Stimmung gereizt. Vielleicht auch, weil sich die meisten zum Mittagessen ein oder eher zwei Bier gegönnt haben und jetzt fleißig weitergetrunken wird. Die Zungen werden schwerer, der Ton rauer. Der gestauchte Thilo Sarrazin aus Halle trinkt sein 4. Bier und beginnt ganz sachte zu lallen. Die große BRD-Lüge ist schon zuvor Thema gewesen. Begleitete die ganze Veranstaltung wie ein Leitmotiv oder ein lästiger Schluck auf. Nun beschließt man, dass Rüdigers Forderung nach Beseitigung der alliiert-faschistischen Fremdverwaltung Germaniens in ein internes Positionspapier eingehen soll. Zugleich sind sich die Verschwörer bewusst, dass man mit diesem Stichwort in der Öffentlichkeit sofort unten durch wäre. Mit so einer Formulierung können wir nicht auf die Straße, befinden die Leipziger. Rüdiger fühlt sich beleidigt. Aber dafür gibt es ja das Schlagwort Souveränität. Die Notiz wird gemacht, Souveränität, das ginge, darüber könne man sprechen, das liege den Menschen am Herzen und jeder verstehe, was gemeint ist. Ich hätte bis vor kurzem nicht sagen können, was gemeint ist. Die Frage nach politischer Souveränität ist ja tatsächlich ein legitimes Thema, man denke nur an die NSA-Überwachungsaffäre. Aber in gewissen Kreisen bedeutet das Stichwort sehr viel mehr. Ich frage mich, wie groß diese Kreise sind. Die Verschwörer zu Kassel benötigen derartige Codewörter. Es hat schon einige vergleichbare Initiativen gegeben, das weiß man hier. Mit leiser Nostalgie wird an Aufbruch Goldrot-Schwarz erinnert, den vielleicht prominentesten Versuch, die Szene zu vereinen. Den habe es aber zersetzt, weil sich die Aufbrecher zu sehr und viel zu explizit auf die Reichsbürger-Thematik versteift hätten. Große Bestürzung löst auch das Schicksal Peter Fitzeks aus. Egal, was man vom Fitzek hält, jetzt ist er im Knast und die zersetzen ihn selbst dort immer weiter. Die Zersetzer sind überall, denen müssen wir zuvorkommen. Der dicke Generalsekretär sagt das, alle wissen das und dennoch steht jetzt ein Konflikt im Raum. Denn Rüdiger hält nur bedingt was von strategischen Kompromissen. Uns läuft die Zeit davon. Wir haben hier eine einzige Chance, ein Pik Ass. Das müssen wir spielen und zwar richtig und zwar bald. Wenn wir zu lange warten, dann war's das. Hörstel, dessen Hauptaufgabe darin besteht, allen Anwesenden immer wieder zu erklären, dass es hier nicht um eine Machtübernahme, also böse und Nazi-Sprech, sondern um einen Regierungswechsel, also demokratisch und juristisch nicht belangbar, gehe, hält dagegen. Bis man die kritische Masse von 500.000 Demonstranten habe, sei sowieso an keine Aktion zu denken. So lange müsse man von innen und aus dem Untergrund heraus arbeiten. Untergrund ist gut, finden die Herren aus Halle, aber so lange warten? Wir brauchen einen Tag X, sagt einer von ihnen und rührt mit seinem Zeigefinger ungeduldig im Bierglas. Rüdiger gegen Hörstel also. Irgendwo auch Revolution gegen Reformismus. Während in Rüdigers pumpendem Kopf schon ein paar Millionen den Bundestag stürmen, kündigt Hörstel an, nach der Bundestagswahl geordnete Neuwahlen zu beantragen. Die Gruppe zeigt sich skeptisch, versteht die übertriebene Vorsicht des Politikers nicht und auch ich wundere mich über diese Milde der Mitte. Was würde wohl Hörstels afghanischer Warlord-Kumpel dazu sagen? Aber Hörstel hat brandheiße Insider-Informationen. Wenn wir mit 500.000 Mann vor dem Reichstag stehen, auch mit 1 Million, da kennt die Regierung nichts, dafür haben die einen Plan in der Schublade? Macht euch ja nichts vor, ihr wisst alle, was Energiewaffen sind, ja? Ich spreche von Laserkanonen, die sind schon längst da, schussbereit und ausgerichtet. Sein Nachrichtensprecherton bekommt etwas von einer Geisterbahnansage, es wird still. Die sind eiskalt. Und wenn wir dann vor dem Reichstag auf dem Boden kriechen, mit brennendem Fleisch, und wenn uns das Fett von den Knochen tropft, dann haben wir aber ganz schnell unsere Forderungen vergessen. Dann schreien wir nur noch nach Wasser. Das ist dann unsere einzige Forderung. Die Macht des Geschichtenerzählens. Hörstels horrende Vorhersage verbreitet sich langsam im Raum. Er stickt die revolutionäre Euphorie und kriecht den Verschwörern unter die Haut. Ein Mann aus dem Dorf scheint, wie ich zum ersten Mal, von dieser höllischen Technologie zu hören und rückt mit seinem Stuhl quietschend zurück. Klar, Herr Hörstel will keine Probleme mit dem Verfassungsschutz, sondern Wählerstimmen. Entsprechend will er uns Angst einjagen. Aber da ist nicht nur Angst. Irgendetwas anderes ist zu spüren. Wie mich der gefährliche Frank aus finsteren Augen anblinzelt, glaube ich auch zu wissen, was. Entschlossenheit. Dass die Eliten totalitär und gewissenlos sind. Das wussten wir schon. Aber nun sagt Hörstel, dass sie uns gar bei lebendigem Leib grillen würden. Und das, obwohl wir doch so friedlich sind. Und der Hörstel muss es ja wissen, der war ja bei der ARD, der ist ja selbst Politiker, der ist ein Heretiker, genau wie Sarrazin. Der Hörstel, der hat Kontakte, der kennt dieses bösartige System, das für uns Menschen nichts als Verachtung und Strahlenwaffen übrig hat. Was der uns also erzählt, so funkelt es in den finsteren Augen von Frank, das ist eine große Anklage. Die hat es in sich. Die rechtfertigt unser Zusammensein. Die rechtfertigt eine ganze Menge. Wir sprechen hier über Notwehr. Patera spricht. Wie gefährlich ist das hier eigentlich? Ein Scheißgedanke, aber er verkeilt sich in meinem Kopf. Natürlich sind die megalomanen Pläne albern, aber mindestens 8 der hier Anwesenden könnten mich sicherlich mit nur einem nassforschen Fausthieb kaputtknüppeln. Und was, wenn es hart auf hart käme? Wenn mich doch irgendwer irgendwie erkennt? Oder wenn ein Polizist vor der Tür steht? Oder ich die Gruppe zum militanten Ungehorsam aufrufe? Die Herren aus Halle würden bestimmt ein paar Gewehre in Empfang nehmen. Die Männer aus dem Dorf haben sicherlich ihr eigenes Arsenal und der gefährliche Frank würde doch auch durchladen. Unsinnige Überlegung, aber mein Hirn arbeitet gegen mich. Malt blutige Szenarien, schreibt Zeitungsüberschriften, wiederholt die Worte labiler Einzeltäter in Dauerschleife. Der Kopf liegt vor, der Körper folgt. Meine Hände sind feucht, meine Beinmuskulatur zuckt, ich bin nervös und der Auschwitzmann guckt mich an und ich gucke zurück und die Männer aus dem Dorf gucken und Frank guckt und überhaupt gucken alle und Rüdiger und Hörsel streiten sich noch immer und ich höre mich selber atmen. Was um alles in der Welt mache ich eigentlich hier? Ich ergreife das Wort. Beziehungsweise ich lasse Tobias Patera das Wort ergreifen, lasse ihn gar Rüdiger ins Wort fallen, lasse ihn los. Er lehnt sich vor, schlägt auf den Tisch und dröhnt, so gut er nur kann, »Was wir brauchen, ist Solidarität. Wir müssen an die Gruppe glauben und dem Mehrstufenplan folgen, wenn wir die Herzen der Menschen erreichen wollen, wenn wir den Mächtigen auch nur annähernd Angst machen wollen.« Patera wiederholt nur, was bereits festgestellt wurde, aber er wiederholt es inbrünstig. Und das macht er ziemlich gut. Also lasse ich ihn gleich nochmal mit der Hand auf den Tisch krachen. Denn Rüdiger, du hast es gesagt, wir haben nur einen Pik Ass, einen Trumpf. Wenn wir den spielen, dann so richtig, dann mit allen Mitteln und jeder Konsequenz. Wir müssen den Spagat schaffen zwischen der Entschiedenheit von Rüdiger und ihrer Taktik, Herr Hörstel. Sie haben es ja gesagt, solange wir aus dem Untergrund heraus agieren, sind wir klar im Vorteil. Wir müssen den Moment ergreifen, wenn er kommt und dann zuschlagen. Patera hat gesprochen. Mein Hirn und Anus entkrampfen sich. Die Verschwörer sind angetan, klopfen auf den Tisch. Hörstel lobt mich mit einem »sehr gut« und Rüdiger quietscht mit seiner Ente. Ich fürchte, Patera und ich haben soeben einer rechtsradikalen Reichsbürgerbande zu einem größeren Gemeinschaftsgefühl verholfen. Irgendwann ist auch mal gut. Datum und Uhrzeit für das nächste Treffen werden festgelegt. Marie, die knochenharte Redelsführerin, entscheidet, eine Sportgaststätte in Leipzig. In 14 Tagen, 13 Uhr. Der gefährliche Frank verspricht, mich noch anzurufen und die pinke Clara drückt mich herzlich. Wir treten vor das Restaurant in einen grauen Abend der betonvernarbten Stadt. Zum Abschied soll ein Gruppenfoto gemacht werden, ein hochgeheimes Dokument, das in Zukunft historischen Wert besitzen werde. Es versteht sich, dass ein solches Dokument unter gar keinen Umständen an die Öffentlichkeit gelangen darf und dass man dem Fotografen uneingeschränkt vertrauen muss. Ich biete mich an und alle sind einverstanden. Damit ich auch auf dem Bild sein kann, springt Hörstels schwarz gekleideter Lakai herbei und schießt das Foto mit meinem iPhone. Immer wieder schaue ich mir dieses Foto an. Ich hatte es immer für recht unwahrscheinlich gehalten, mal tatsächlich in einem Hinterzimmer eine Revolution zu planen, aber für ganz und gar ausgeschlossen, dass ich dann der Verräter am Tisch sein würde. Ich bin doch kein Spitzel des Establishments. Auf dem Foto grinse ich breit in die Kamera. Optisch passe ich eigentlich ganz gut dazu, aber vielleicht würde das auch jeder andere. Mir kommt der Gedanke, beim Verfassungsschutz anzurufen, aber was soll das bringen? Das habe ich schon mal gemacht, ein paar Jahre ist das her, nachdem ich bei einer rechtsradikalen Burschenschaft in München zu Gast gewesen war. Gebracht hat mein Anruf damals nichts und nach der NSU-Affäre ist mir der Verfassungsschutz auch kein bisschen sympathischer geworden. Ich lasse das mit dem Anruf bleiben. Ich buche stattdessen ein Bahnticket nach Leipzig. Moskau und Frieden. Der letzte Linke. Der Raum in der Leipziger Sportgaststätte ist Bierdunst verhangen und zugewuchert von Deutschlandflaggen und Fußballwimpeln, die wie Lianen von der Decke hängen. An der Wand bewirbt ein lebensgroßer Plastikkoch Wernes Grüner Pilsener. Eine riesenhafte Deutschlandmütze auf seinem Kopf. Ich nehme Platz. Die Debatte ist schon im lautstarken Gange. Die ersten Teilnehmer sind bereits eifrig am Saufen. Ruhelos huscht ein Kellner herum, nimmt Getränkebestellungen auf. Die 30 Gäste bringen den kleinen gastronomischen Betrieb an seine Grenzen. Aus der Küche dringen dumpfes Geschepper, Geschimpfe und der Geruch von angebranntem Fett. Man macht exakt da weiter, wo man aufgehört hat. Reformation oder Revolution, Taktik oder Tat, Aggression oder Zurückhaltung. Und natürlich, wie kann man sich der Masse präsentieren, die Deutschen agitieren, ohne als verschwörungstheoretischer Reichsnazi-Verein abgetan zu werden? Rüdiger, wieder manisch und kompromisslos und unangenehm vorneweg, Marco Kurz wieder heillos überfordert und passiv-aggressiv. Christoph Hörstel, diesmal nicht anwesend, lässt sich entschuldigen, ist in Moskau, Audienz bei Putin. Dafür sind neue Gesichter gekommen. Zwei davon interessieren mich ganz besonders. Zum einen ist da Sasko, ein großgewachsener, sehniger Flüchtlingsfeind mit aufgeräumtem Maschinenschnitt, streng geflochtenem Metalbärtchen und akkurat gebügeltem Thorsteiner Button-Down. Marie, das überstylische Nazi-Girl der Leipziger Ortsgruppe, hat ihn und seine Begleitung eingeladen. Sie sitzt an seiner Seite, stolz auf ihre weitreichenden Kontakte. »Ich bin Auge und Ohr von Pegida Chemnitz-Westsachsen«, sagt Sasko. »Außerdem repräsentiere ich die heimattreue Niederdorf, die Freigeistbewegung und, wenn ich will, kann ich auch noch für 5 weitere Gruppierungen sprechen.« Wer sich von solchen Leuten fernhält, könnte denken, dass Pegida heute ein wenig egal geworden ist. Vermutlich ist es dem Erfolg der AfD geschuldet. Die große Bewegung aus Dunkeldeutschland scheint dem Ende nahe zu sein, selbst in Dresden, der Hauptstadt der besorgten Bürger. Aber hier, an den klebrigen Tischen der Leipziger Sportgaststätte, da wird Sasko hofiert. Nicht nur, dass ein paar hundert für unsere Verhältnisse nicht wenige sind, wir sind eine Verschwörung von PR-Strategen. Und der Name, nein, die Corporate Identity der Marke Pegida, die steht noch für was. Wir denken taktisch. Die Unterstützung eines bundesweiten Netzwerks wäre eine große Sache für uns. Verliebt schaut Marco den bewegungslosen Sasko an. Der hält die Arme vom Brustkorb überkreuzt. Ein stoischer Wikingerhäuptling vor der Schlacht. Ein mumifizierter Pharao. Zum anderen ist Marcel Wojnarowicz erschienen, besser bekannt als Wojna. Eifrig beteiligt er sich am umstürzlerischen Geschnatter. Er ist Anfang 40, er trägt diese teenie-mäßige späte 90er-Jahre-Frisur, bei der die Haare nach vorne und über der Stirn nach oben gegelt sind. Außerdem ist er Sänger und Rapper der verschwörungsideologischen Band Die Bandbreite. An und für sich ist Wojnas Anwesenheit nicht verwunderlich. Mit seiner Band hat er immerhin schon bei der Staatsgründungszeremonie des Königreichs aufgespielt. Besingt in seinen Liedern Verschwörungstheorien über Logen, AIDS und 9/11, warnt auf seinem YouTube-Kanal vor Chemtrails und hat für Hörstel auch die Parteihymne verfasst. Wir sind die Mitte. Wir allein sind souverän. Und doch wundert es mich ein wenig, dass er hier aufkreuzt. Wojna sagt von sich selbst, er sei ein Linker. Und das sagt er beharrlich. Bis sein Verschwörungsglaube öffentlich diskutiert wurde, spielte er auch gerne auf Gewerkschaftsfesten und Veranstaltungen der Linkspartei. Seine jüngste Platte hat er unbescheiden »Die letzten Linken« genannt und sich auf dem Cover zwischen Bertolt Brecht und Ernst Busch abbilden lassen. Der linke Bundestagsabgeordnete Dieter Dehm, ein Freund der Band, ist auf einem der Lieder als Gast zu hören. Wojna Imir – Krieg und Frieden. Ich hatte Wojna ein paar Monate zuvor bereits getroffen. Das war am Brandenburger Tor, wo ein paar hundert friedensbewegte Menschen zusammenkamen, mehrheitlich aus dem Umfeld der Montagsmahnwachen. Mit großer Kundgebung und Musik wurden die Teilnehmer der Druschba-Friedensfahrt verabschiedet. Gleich würden sie in Bussen, Autos und Wohnwegen im Namen der deutsch-russischen Freundschaft Richtung Moskau tuckern. Wojna und Patera begegneten sich im allgemeinen Trubel, tauschten nur schnell Nummern aus und verabredeten sich auf ein Interview in naher Zukunft, denn beide waren beschäftigt. Als rasender Reporter husche ich über den wolkenverhangenen Platz. Alles sieht fürchterlich links aus. Leute sitzen auf dem Boden, tragen Pferdeschwänze, babyblaue Shirts mit deutsch-russischen Herzchen oder wallende Klamotten, Peace-Buttons am Revers und Friedenstauben auf den Fahnen. Man gibt sich alternativ, kapitalismuskritisch, antinationalistisch, öko, fairtrade, ein klein wenig ungeduscht. Mit anderen Worten, es sieht aus wie eine Veranstaltung, die eher Ginsburg als Patera besuchen würde. Dann stehen drei russische, blumenverzierte Mädels mit Bauernzöpfen dick wie Unterarme auf der Bühne und singen glockenhell Kalinka, was auch sonst, und die Menge klatscht mehr oder weniger im Takt. Die parkende Wagenkolonne reicht vom Brandenburger Tor beinahe bis zur Siegessäule. Motorräder, beschriftete Friedensfahrzeuge, ein kanariengelb lackierter Militärlaster. Aufschrift auf einem knallroten Wohnwagen: Achtung! Die Bewohner dieses beweglichen Wohnsitzes sind freie Menschen. Sie bewegen sich frei auf diesem Planeten. Der Besitzer des Kraftfahrzeugs nennt sich der Hund. Der Hund sei ein Mensch, sagt der Hund, aber keine Person und erst recht kein Personal der Deutschland GmbH, denn Hunde seien nie Personal, Hunde seien Menschen. Das steht so in etwa auch kleingedruckt auf der Wohnwagentür. Er sei außerdem ein Hebräer, wie alle Menschen, und er liebe alle Menschen, Zionisten ausgenommen. Ich versuche herauszufinden, weshalb sich derartige hippieske Selbstverwalter und motorisierte Reichsbürger der Friedensfahrt anschließen. Außerdem interessiert mich, warum kapitalismusmüde Systemkritiker gerade den autoritären Multimillionär Wladimir Putin zu ihrem Heiland erwählt haben. Und warum all diese alternativen Hippies und Ökos kein Problem mit der Anwesenheit der Nachtwölfe haben. Ein massiver Mann in der Lederkutte des berüchtigten, ultranationalistischen und vom Kreml geförderten russischen Motorradclubs zeigt Präsenz. Ich meine die Fragen völlig ehrlich. Ich habe keine Ahnung von Russland, aber befriedigende Antworten kann mir hier keiner liefern. Ein Mann, der eine russisch-deutsche Herzchenfahne schwenkt? Die Russen sind Menschen wie du und ich. Darum geht es bei der Fahrt. Eine alte Dame, sie hat auf ihr Pappschild ein fröhliches Bärchen gemalt. Von Russland können wir viel lernen, über Freiheit und Liebe. Einer hüllt sich in eine Deutschlandflagge und wiegt sich zur Musik. Alles Propaganda, hier ist ja alles gleichgeschaltet. Und in Russland? Da gibt's noch Pressefreiheit. Woyner steht nun auf der Bühne und philosophiert über die Kapitalisten. Womit die Geld verdienen könnten, wäre, uns in einen Konflikt, möglicherweise militärischen Konflikt mit Russland, zu zwingen. Dies sei der Grund für diese Veranstaltung, sagt er. Der Grund für die Fahrt gen Osten. Applaus. Dann rappt Woyner ein systemkritisches Liedchen, von dem sich 80% so anhören, als hätte ich sie in meinem zweiten Semester auf einer WG-Feier gesagt, und 20% so, als hätte Xavier Naidoo ein bisschen am Uhu geschnüffelt. Kapital und Zinseszins sind nicht von Gott gemacht, stellt Woyner fest. Und wir sind Vasallen der USA. Und natürlich kein Wort davon in deutschen Medien. Meine Frage, was die Reichsbürger hierher lockt, hat sich damit erübrigt. Und in just diesem Moment fällt mir auf, dass keine 10 Minuten Fußweg von uns entfernt ein schiffbrüchiger Kapitän mit Broschüren und ein trauriger Junge im miefigen braunen Hoodie vor dem Reichstag stehen und von Putins Panzern träumen. Eine junge Frau erklimmt die Bühne, gibt sich redlich Mühe, mit unsicherer Stimme eine Rede zu halten. Faschismus ist, wenn Banken und Konzerne die Regierung steuern können. Das ist die Grunddefinition von Faschismus. Bitte googelt und schaut das nach. Das stimmt zwar nicht, klingt aber gut, besonders mit Quellenangabe, Internet, die Leute klatschen. So unterschiedlich sind sie eigentlich nicht, denke ich mir. Rüdigers Staatenlostrupp und die friedensbewegten Russlandfreunde. Rüdiger und der Captain glauben auch, wir lebten in einem faschistischen Reich, das es zu bekämpfen gelte. Wir sind Antifaschisten, sagt die junge Frau. Das Bollwerk der Faschisten steht vor dem Fall, steht in Rot auf Rüdigers Webseite. Ein russisch-orthodoxer Priester spendet den Friedensfahrern seinen Segen. Dann 5 blonde Kinder, mit dem Vater extra aus dem Schwarzwald angereist. Sie stehen der Größe nach geordnet auf der Bühne und singen russische Volksweisen. Als Hauptredner hat sich der ehemalige Radiomoderator Ken Jebsen angekündigt. Erst löste er mit antisemitischen Äußerungen eine heftige Kontroverse aus, dann wurde er im Internet mit vergleichbaren Äußerungen zum großen Verschwörungstheoretiker des Friedens. Innerhalb der alternativen Medienszene baute er sich ein kleines antiimperialistisches Imperium auf, basierend auf irgendwie linken Positionen, die am Ende irgendwie immer in denselben Hasstiraden münden. Jebsen war bei den Mahnwachen 2014 einer der Hauptakteure. Der andere war der ultrarechte Publizist Jürgen Elsässer. Die beiden mögen sich auf dem klassischen politischen Spektrum diametral gegenüberstehen und mittlerweile wieder verkracht haben, aber sie eint der unerbittliche Hass gegen die Eliten, gegen die USA, gegen Israel, gegen die Lügenpresse. Und die Vorstellung, dass Deutschland kein freies und souveränes Land sei. Eine neonbunt gekleidete Frau macht vor der Bühne einen Spagat und beginnt mit Yoga-Verrenkungen für den Frieden. Natürlich gibt es allerhand Überzeugungen, die jenseits des politischen Rechts-Links-Schemas verlaufen. Aber während die bunte Frau vor der Bühne im yogischen Halbmond erstarrt, mir irgendein Kerl von der kapitalorientierten Deutschland GmbH erzählt und alle politischen Kategorien scheinbar ineinander fließen, da wird mir schon mulmig zumute. Mainstream. Ganz wann anders. Auf einer Kunst- und Kulturveranstaltung mit einer reichen Auswahl an Canapés und sehr kleinen Bierflaschen. Der coole Berliner Theaterregisseur kann mich nicht besonders leiden, das ist offensichtlich. Und seitdem ich ihm eröffnet habe, gerade an einem Buch über Reichsbürger zu arbeiten, mag er mich noch ein ganzes Stück weniger. Glaubst du etwa auch, Ken Jebsen wäre ein Reichsbürger? Über Ken Jebsen habe ich nicht ein Wort verloren, und ich habe nebenbei bemerkt auch keinen Grund, ihn für einen Reichsbürger zu halten. Ich habe nur ein wenig vom Königreich erzählt, aber schon das fand der bräsig breitbeinige Regisseur schrecklich. Er hat im Netz ein Video gesehen, in dem König Peter ein Kamerateam von RTL bloßstellt. Das fand er super, sagt er, wie der Fitzek die Reporter auflaufen lässt. Aber die Untertanen, die auf den Fitzek reinfallen, argumentiere ich, die kommen unter die Räder. Und da sind auch Kinder dabei. Hier kommen die doch genauso unter die Räder, sagt der Regisseur und zupft an seinem voluminösen Künstlerschal. Von Ken Jebsen hat er gelernt, dass die Mainstream-Medien mit den Begriffen Verschwörungstheoretiker und Reichsbürger versuchen, kritische Stimmen mundtot zu machen. Es ist ein eigenartiges Gefühl, urplötzlich dem Mainstream anzugehören. Politisch korrekt. Weit abseits des ewiglich ratternden Mainstream-Apparats diskutieren zwei Männer in einer etwas klebrigen Leipziger Sportgaststätte. Wer hätte gedacht, dass geheime Treffen von Staatsfeinden derart langweilig sein können? Ich sag das bei vielen der sogenannten Reichsbürger, Wollner unterbricht sich selbst. Ich weiß nicht, wie ist der politisch korrekte Begriff, ich will keinem auf die Füße treten. Wollner mag 2012 noch selber bei Peter Fitzek aufgetreten sein, nun gibt er sich als Realist. Ohne Kampfhelikopter und Armee würde es nichts bringen, das Deutsche Reich in Wittenberg auf einem Schrottplatz auszurufen, sagt er. Es sind immer dieselben Argumente, immer der gleiche Ablauf. Wollner und Marco gegen Rüdiger. Sie geben ihm prinzipiell recht, aber bitten ihn um Mäßigung. Und Rüdiger fasselt irgendetwas Fatalistisches über die faschistische Besetzung und der Stammtisch aus Halle ist Rüdigers Meinung und wieder von vorn. 20 Minuten lang, wieder und wieder, ungebrochen. Nur ab und an winkt noch ein Typ mit der zittrigen Diskretion eines Langzeitalkoholikers dem Kellner und bestellt sich einen weiteren Wodka. Was unterscheidet sie eigentlich voneinander, Wollner und Rüdiger? Gut, der eine rappte in seiner Jugend auf Gewerkschaftsfesten gegen den Kapitalismus, der andere ließ ein Flüchtlingsheim anzünden. Der eine will die Gruppe taktisch wachsen sehen, der andere fordert eine Verfassung und den Fall der Regierung. Nominell der eine ein Systemkritiker, der andere Reichsbürger. Optisch der eine irgendwie links, der andere irgendwie rechts. Aber hier im Reich verwischen die Kategorien. Der Verschwörungswahn gleicht die Gläubigen an, politische Zugehörigkeit wird zu einer Frage der Ästhetik. In einem Musikvideo rappt Wollner mit Che Guevara-Shirt vor einem Panzer. Hitler und Holocaust wären Produkte der Amerikaner, Briten und Adolfs schwerer Kindheit gewesen. Das westliche Großkapital sei Verursacher und Nutznießer von Nationalsozialismus, das Monster Hitler dagegen bloß ein misshandelter Vollpfosten und die Deutschen litten nun an einem Schuldkomplex. Schon 2010 lobte die NPD Werners Band als volkssozialistische Musikgruppe. Und dann erhebt sich Sasko, der heimattreue Flüchtlingsfeind von Pegida Chemnitz-Westsachsen. Wir werden uns jetzt mal verabschieden. Sasko räuspert sich, zieht sich sein gründlich gebügeltes Hemd glatt. Ich bedanke mich für die Einladung. Die Verschwörer sind entsetzt. Ich hab so das Gefühl, ihr seid Ertrinkende, aber schwimmt nicht, sondern ihr analysiert das Wasser um euch herum. Wenn ihr bereit seid, mit allen Vieren und mit aller Kraft zu rudern, dann sagt uns Bescheid. Der Pathos steht ihm. Die Verschwörer versuchen ihn noch zu halten. Werner vielleicht am heftigsten. Er als Linker dürfe ja nicht mal öffentlich sagen, dass er mit Pegida am Tisch sitze, aber diese Vernetzung sei eine große Chance, Sasko solle sich setzen, weitersprechen, seine Kritik ausformulieren. Allgemeines Geschnatter, es bringt alles nichts. Macht euch nichts vor, eine Revolution ist noch nie friedlich verlaufen, sagt der Sachse. Bald darauf verlässt er mit Begleitung die Gaststätte. Zigarettenpause, rufe ich und folge ihm. Was er mir draußen sagt, wissen auch drinnen alle. An sich wäre er für so eine Vereinigung der Szene zu haben, aber das ewige Diskutieren mit Menschen wie Rüdiger sei einfach zu anstrengend. Ich diskutiere doch nicht die Aufteilung des Bärenfells, wenn wir das Vieh noch nicht geschossen haben. Drinnen wird weitergesprochen. Weiter und weiter über mögliche Ziele und Gesprächsregeln und Arbeitsgruppen, Möglichkeiten, das System friedensfördernd zu verändern, Optionen, was für Listen man wie erstellen könnte. Man könnte denken, hier werde ein Kaninchenzuchtverein gegründet. Ein erstdeutsches Wort, dessen Bedeutung ich erst jetzt in seiner ganzen Bedeutung verstehe, Vereinsmeierei. Blassgraues Würzfleisch und Wurstgulasch werden serviert und es wird weiter geredet und wenig gesagt. Der Wodka-trinkende Alkoholiker hängt mit einem Arm an der Stuhllehne, die Augen rot geedert, als hätte er sämtliche Hallenbäder Sachsens durchschwommen. Die Stimmung ist feindselig. Die Allianz zerbröckelt, ganz langsam, aber unaufhaltsam. Der Traum einer vereinigten Szene zerschmilzt zwischen Deutschlandflaggen und Jägermeister-Werbetafeln. Rüdiger will nicht mehr mit Marco, Marco nicht mehr mit Rüdiger. Man muss sich neu gruppieren. Neu aufstellen. Der Regierungswechsel, der Sturz der BRD GmbH wird wohl bis auf Weiteres verschoben. Nur die Männer aus dem Dorf, die sprechen untereinander von der Möglichkeit einer Miliz. Glaube ich zumindest. Ich traue mich nicht nachzufragen. Hintendurch, auf dem Weg zu den Toiletten, eine Kegelbahn. Alte Männer spielen eine Partie. Sie haben sich die Hemden ausgezogen, dürre, unbehaarte Oberkörper. Die Rippen weit auseinander wie Gitterstangen, das klackernde Geräusch fallender Kegel, die Männer trinken Schnaps. Sie bemerken mich und ich gehe schnell weiter. Die Gedächtnisstätte und das Dorf. Ich bin mir nicht sicher, was Tobias Patera genau getan hat, aber offensichtlich hat er ordentlich Eindruck hinterlassen. Der Typ ist beliebter, als ich es jemals war und das nicht nur digital. Marie zum Beispiel. Gleich im Anschluss an die Leipziger Verschwörungsrunde lädt sie mich ein, sie zum Treffen ihrer Ortsgruppe zu begleiten. Eine ganz feine Truppe habe sie dabei sammen, sagt sie. AfD-Mitglieder, blutjunge Buben der identitären Bewegung, politisch motivierte Hausfrauen. Auf Facebook habe ich mir Fotos von Marie angesehen, wie sie mit tiefem Dekolleté und Baseballschläger posiert, wie sie grazil auf Ligida-Demos mitläuft, ein Luftballon mit der Aufschrift NSU in der Hand. Nun chauffiert sie mich durch Leipzig. Wir mögen beide Hunde, sie erzählt mir von ihrem, sie erzählt von ihrer Mama, die jetzt bei ihr eingezogen ist, weil die sich von ihrem Freund getrennt hat. Wir reden über dies, das, verschiedene Dinge. Wir verstehen uns ausgezeichnet, sie, das hübsche Nazi-Girl und ich, der Undercover-Jude. Ich habe übrigens einen Freund, sagt sie. Und mich überkommt eine feine Melancholie. Wie Romeo und Julia, denke ich. Eine verbotene Liebe, a pair of star-crossed lovers, alas, divided by centuries of racism and deep-seated hatred. Ach, wann werden sich Nazis und Juden endlich vertragen? Dann kommen die E-Mails von Clara, der pinken Nazi-Aktivistin aus Augsburg. Ganz herzlich lädt sie mich zu Sommerfest und 25-Jahr-Feier der Gedächtnisstätte Gutmannshausen ein, wo ein illustrer Kreis von prominenten Holocaustleugnern und Neonazis der deutschen Toten des Zweiten Weltkriegs gedenkt. Das Programm ist verheißungsvoll. Missachtung des Völkerrechts gegenüber dem deutschen Volk, vertritt die BRD-Regierung noch deutsche Interessen, nennt sich einer der Vorträge. Danach wird auch die Uraltnazisse Ursula Haferbeck ein paar Worte des Hasses kundtun und für Kinder wird Ganztagsbetreuung geboten, samt Märchenerzählungen und Spielen unter freiem Himmel. Ich sage Clara dennoch kurzfristig ab. Natürlich sehnen sich auch Nazis zurück ins Reich, aber nein, ich habe keine wirklich gute Ausrede. Ich will da einfach nicht hin. Will nicht die 15 Euro Teilnahmegebühr plus Übernachtungskosten entrichten. Ich habe mir Fotos im Netz angesehen. Und mich ekelt die Vorstellung, dort inmitten von spalierstehenden Glatzen und gescheitelten Nazis ein Wochenende zu verbringen und lächeln zu müssen. Clara ist enttäuscht, aber berichtet mir per Mail ausführlich von diesem Ort der Stille, des Friedens und natürlich des Gedenkens. Von Frau Haferbeck, die nur so vor Elan, Lebensfreude und Vitalität sprühe und endet ihre E-Mail optimistisch. Lieber geschätzter Tobias, ich finde dein Engagement hinsichtlich der Errettung Deutschlands und somit der Welt unentbehrlich und einfach toll. Weiß nicht, wie ich es sagen soll. Du bist ein durch und durch sympathischer Kerl. Lass uns in Zukunft gut zusammenarbeiten. Die Wahrheit soll siegen. Und auch Rüdiger und Marco wollen weiterhin mit Patera die Welt retten. Beide sind sie erstmal aufgebracht. Beide schreiben sie wütende E-Mails, so wütend, dass all unsere schönen Sicherheitsvorkehrungen vergessen werden. Sie laden einander aus. Sie telefonieren beide mit mir. Sehr gut, Rüdiger, sag ich. Der Marco ist schwach, der hat keine Kontrolle über seine Gruppe, der weiß nicht, was er will. Sehr richtig, Marco, sag ich. Der Rüdiger hat sich in das eine Thema derart reingesteigert, der ist zu keinem klaren Gedanken mehr fähig. Rüdiger bittet mich herauszufinden, wer denn zu Marco gehen wird. Marco bittet mich herauszufinden, wer sich Rüdiger anschließen will. Denn klar ist, und das schreiben auch beide in ihren wütenden Rundmails, wer die Veranstaltung des jeweils anderen besucht, der darf sich als rausgeworfen betrachten. Es ist eine Frage von Loyalität und Geschmack. Und man muss sich entscheiden. Auf der einen Seite die Querfrontler, die Taktiker und PR-Strategen. Marco, Woyner, Christoph Hörstel, womöglich die Hippies. Schwer zu sagen, wer sonst noch bleibt. Marie kündigte mir schon in Leipzig an, langsam die Schnauze voll zu haben. Ich muss gestehen, ich finde die andere Seite deutlich attraktiver. Der anstrengende Rüdiger mit den kompromisslosen Kerls. Der Stammtisch Halle und die Männer aus dem Dorf. Das sind die richtig Staatenlosen. Die geben einen Scheiß auf PR und Feinfühligkeit. Und die sind bewaffnet. Man trifft sich im Dorf der Männer, tief im Osten, in einer Schützengilde, wo auch sonst. Die Entscheidung ist gerade gefallen, da mache ich einen Fehler, den ich sonst nie mache. Ich informiere mich vor meinem Trip über mein Reiseziel. Tippt man den Ortsnamen, das Dorf der Männer, in eine Suchmaschine, informiert das Internet einen über Schlägereien von Rechten mit Flüchtlingen, über den steigenden Crystal-Meth-Konsum von jungen Müttern und über exklusive Chemikalien, die in Kellern von Reichsbürgern sichergestellt werden. Ich überspitze natürlich ein wenig. Es gibt auch weniger skandalträchtige Meldungen, etwa über umgestürzte Bäume, Jugend musiziert und verlorene Regionalfußballspiele. Die Internetpräsenz des ausgemachten Treffpunkts ist auch nicht einladender. Eine Schützengilde ist natürlich einfach ein Schützenverein, bloß mit bedrohlicherem Namen. Die Webseite zeigt Menschen, die sich Maschinengewehre an die Backen drücken und konzentriert durch Fernrohre linsen. Und auch ein Bild, auf dem grimmige Gestalten ihre Pistolenläufe direkt in die Kamera richten. Als hätte der Fotograf kurz vorm Knipsen etwas Falsches gesagt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da wirklich hin möchte. Eine Bekannte von mir, lassen wir ihren Namen mal ganz raus, kommt ursprünglich aus dem Männerdorf und kennt die Männer. Mit einem war sie sogar auf der Schule. Wer in dem Dorf lebt, der kennt die eben. Allerdings soll ich das Dorf nicht andauernd das Dorf nennen, sagt sie. Das sei eine Kleinstadt mit 20.000 Einwohnern und schön sei es da auch. Wir telefonieren nur kurz, aber schon das beruhigt mich. Zwar hält auch sie die Präsenz der Männer für ein Problem, womöglich für ein gefährliches, aber sie erzählt mir von regem Widerstand gegen die rechte Front. Dann lacht sie, erzählt Anekdoten und es klingt so, als wären die Männer nur ein paar dumme, alberne Buben. Nennenswerte Sorgen bereiten ihr meine Reisepläne also offensichtlich nicht. Alles Weitere wollen wir über ein Café in der kommenden Woche besprechen. Zu diesem Treffen kommt es nicht. Kurzfristig schickt sie mir eine SMS und sagt ab. Lass mich einfach in Ruhe. Aber wollte sie mir nicht Hinweise geben? Mir auch eine Einschätzung geben, wie gefährlich es in dem Dorf werden könnte? Nach 5 langen Minuten Funkstille. Fahr lieber nicht, bitte. Ich mach mir Sorgen. Sag das lieber ab. Bitte, bitte. Ich habe Angst um meine Familie dort, wenn dein Buch kommt. Bitte. Später am Tag ruft sie mich noch zurück. Ich verspreche ihr, nicht zu fahren. Aber sie hört mich nicht. Bettelt mich weiter an. Droht mir sogar. Fleht dann wieder. Ich glaube, das nennt man Angst. Vielleicht haben die Reichsbürger es bereits geschafft. Vielleicht gibt es tatsächlich die Orte, Dörfer und Städte, in denen die Bundesrepublik nur noch leere Behauptung ist. Wo die Regeln aus einer anderen Zeit stammen, wo das Naturrecht herrscht. Eine ausgedachte Schöpfungsordnung, in der massige Motorradfahrer und wahnsinnige Prediger die Straßen und Köpfe regieren. Ein paar Monate später treffe ich die Bekannte übrigens durch Zufall wieder. Sie entschuldigt sich für den Ton ihrer Nachrichten. Außerdem könne ich jetzt ins Dorf fahren, sagt sie. Ihre alte Mutter sei dort mittlerweile verstorben. Ich kondoliere, ich fahre trotzdem nicht. In der Nische. Und? War's nett bei Putin? Christoph Hörstel lässt sich von Pateras flapsiger Frage nicht aus der Fasson bringen. Ganz staatsmännisch sitzt er da und schaut tiefgründig. Sehr nett. Wladimir Putin ist exakt so nett, wie er auch wirkt. Tatsächlich. Ein kleiner, feiner Mann mit einer fast weiblichen Ausstrahlung. Sehr interessant, völlig offen, sehr, sehr in seinen Schuhen stehend und richtig nett. Hörstel klingt verliebt. Dabei währte seine Audienz beim russischen Präsidenten gerade mal 1,5 Minuten. Wir haben jetzt aber eine laufende Verbindung zu seinem Präsidialamt, das ist nicht zu unterschätzen. Wir sitzen von Smooth Jazz beschallt im Separé. Der Tisch ist viel zu lang, der Kaffee viel zu teuer. Wir warten auf Schweinemedaillons und Champignonschnitzel. Hörstel hat für uns in einem gehobenen Kasseler Restaurant einen Raum für 50 Teilnehmer reserviert. Wir sind zu siebt. Nicht mal Woiner ist gekommen, der hat gerade ein Gerichtsverfahren wegen Verleumdung am Hals. Hat irgendwas über einen Fotografen behauptet, nachdem ein Bild aufgetaucht ist, das den Musiker beim Plaudern mit einem Nazikader zeigt. Aber auch die dürftige Teilnehmerzahl lässt Hörstel nicht an sich rankommen. Das Einzige, was ihn empört, ist die ausbleibende Berichterstattung über seinen Staatsbesuch. Da erkenne man die Lobby des hundsgemeinen Presseapparats. Über ihn berichtet niemand, aber kaum spielt die Techno-Band Scooter ein Konzert auf der Krim, schon ist die Presse voll davon. Aber mag es nicht sein, dass H.P. Baxter noch ein wenig berühmter ist als Sie, Herr Hörstel? Wer? Wer soll das sein? Der Sänger von Scooter. Keine Ahnung, nie gehört. Ich habe Scooter nie gehört. Hörstel hat eine Liste mit Forderungen erstellt und mitgebracht. Sofortiger Rücktritt der gesamten Regierung und Wahl einer Interimsregierung mit mindestens einem Vertreter von Der Marsch. Hier drinnen, im Separé, in der Nische, kann er das fordern. Da draußen kursieren derweil Gerüchte über Hörstels finanzielle Situation. Über Privatinsolvenz, offene Schulden, Betrügereien. Ein ehemaliger Weggefährte und Verschwörungsblogger ruft zum Boykott der deutschen Mitte auf. Hier drinnen träumt Hörstel davon, wie wir das Regierungsviertel besetzen und wie Russland, China und die islamische Welt uns zur Hilfe eilen werden. Da draußen wird seine Partei bei der Bundestagswahl 0,1% der Stimmen bekommen. Man darf das nicht kleinreden. Das sind immerhin 63.000 Wähler. So viele Einwohner hat Grevenbroich oder Neubrandenburg. Und wenn man bedenkt, dass es offiziell nur 19.000 Reichsbürger in Deutschland geben soll, aber gut 3-mal so viele Menschen eine ausgesprochene Reichsbürgerpartei wählen. Hier drinnen spricht Hörstel von den Wächtern, einer eigenen Bürgermiliz und von einem Mitspracherecht über die Medien, die uns die Regierung einräumen müsse. Da draußen muss Hörstel kurz nach der Wahl seine eigene Partei verlassen. Herr Hörstel hat sich einen Centis Marzipanriegel mitgebracht, über den er sich jetzt hermacht. Ich verstehe, warum Herr Hörstel hier in der Nische sein will. Woran er glaubt oder nicht, ist da ganz unerheblich. Früher, als er noch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitete, da war er ein Journalist von vielen. Jetzt ist er der Herr Hörstel, der einzige Verschwörer, den man siezen muss. Ein hutzliger Mann ist aus dem Allgäu angereist. Er verteilt selbstverfasste Manifeste. Er glaubt, dass die Regierung ihn mit elektromagnetischen Strahlenwaffen foltere. Ihm würden deswegen schon die Zähne ausfallen. Der Mann hat den allergrößten Respekt vor den Herren Hörstel und Patera. In der Nische, im Separé, da hat Herr Hörstel Macht. Über den Mann aus dem Allgäu, über die anderen Verschwörer, sogar über sein eigenes Leben. Ich verstehe, warum Hörstel hier ist. Ich mag es, wie der Mann aus dem Allgäu Patera um seine Meinung bittet. Er fragt vorsichtig, regelrecht unterwürfig, wie er helfen könne. Ich spüre da so ein angenehm fürchterliches Prickeln. Es fühlt sich nicht schlecht an, respektiert zu werden. Es ist ganz schön geil, mächtig zu sein. Also nicht, dass Patera schon mächtig wäre, aber er riecht es. Er schmeckt es förmlich. Ganz leicht, vorne auf der Zungenspitze. Querfront marschiert. Das Heulen der Wölfe. Langsam zerbröckeln Marco Kurz Pläne zur Vereinigung der Szene. Der große Traum von Komplott und Marsch und Revolte bricht in sich zusammen. Natürlich. Diese Szene ist nicht zu vereinen. Sie ist nicht mal eine Szene. Ein Mosaik aus Verschwörungsgläubigen, aus Grüppchen und Gruppierungen, Sekten und Banden, Wütenden und Traurigen und Irren und Nazis, alle vereint im alten, braunen Wahn, gut vernetzt, aber kein Netzwerk. Man mag sich hier einig sein, über den gemeinsamen Feind, die Eliten, die BRD GmbH, die Holocaust-Lüge und so weiter und so fort, aber schon aus Gründen der Etikette kommt man nicht zusammen. Die angesoffenen Wutbürger und hysterischen Querulanten, die verspulten Esoteriker, akademischen Mittelständler, judenhassenden Weltverbesserer, rechtsextremen Rocker, ideologisch mögen sie sich Werte und Wut teilen, aber für effizientes Teamwork fehlt ihnen eine gemeinsame Ästhetik und Sprache. Zum Glück. Und zum noch größeren Glück ist dann noch die vertrackte Sache mit der Macht. Denn welcher der kleinen Gurus und Führer und Babos ist denn kompromissbereit? Würde riskieren, seinen Einfluss auf seine Anhänger zu verlieren, auf sein soziales Kapital, auf seine finanzielle Grundlage. Nein, so sehr sie einander brauchen, so wenig vertrauen sie sich, so wenig können sie sich ausstehen. 2, 3 letzte konspirative Treffen der verschwörerischen Verschwörungstheoretiker, dann verläuft sich die Sache endgültig in ungehaltenen Mails und angeknacksten Egos. Aber kann mich das beruhigen? Darf das irgendwen beruhigen? Es braucht keine große Verschwörung, damit Schlimmes auf der Welt geschieht. Es reicht, wenn nur genug Hass da ist. Es reicht doch auch, wenn bloß einer zur Tat schreitet. Ein Wolfgang P. oder ein Anders Behring Breivik. Eine Beate und 2 Uwes oder so ein finsterer Frank. Das reicht. Das reicht dicke. Diesen Absatz habe ich schon 2018 geschrieben. Ich hätte genauso gut schreiben können, dass ein einzelner Stefan aus Kassel reichen würde. Oder ein anderer Stefan, einer aus Halle. Vielleicht ein Tobias aus Hanau. Oder irgendwer in Christchurch oder Pittsburgh oder El Paso. Oder. Es ist so viel Blut geflossen, seitdem ich diesen Absatz geschrieben habe. Man könnte weinen. Man sollte es auch tun. Alles Einzeltäter, heißt es dann von offizieller Seite. So viele Einzeltäter mit ihren einzelnen Taten. All die Einzeltäter aus einem ideologischen Geflecht potenzieller Einzeltäter. Ein ganzes Rudel einsamer Wölfe. Ihr Heulen wird lauter. Und noch ein Grund, warum ich nicht erleichtert über die gescheiterten Revoluzzerträume meiner komischen Kameraden lachen kann. Am Ende ging Markus' Plan doch noch auf. Er schaffte es mit seinen größenwahnsinnigen Querfrontideen und PR-Plänen. Es war im Dezember 2017. Nicht allzu lang nach unserem letzten Treffen wird ein Mädchen in der südpfälzischen Kleinstadt Kandel ermordet. Mia war 15 Jahre alt. Ihr Ex-Freund, ein afghanischer Flüchtling, hat sie erstochen. Noch bevor die Stadt die Möglichkeit hat zu trauern, Wut zu artikulieren, vor Schmerz oder Hass aufzuschreien, sieht der kernige Querfrontkrieger Marco seinen Moment gekommen. Er hat das noch frische Blut gerochen und die Hautfarbe des Täters gesehen, jetzt bricht er aus der Nische aus. In kürzester Zeit initiiert er eine Demonstration, trommelt alles herbei, was er herbeitrommeln kann. 6 Tage vergehen und schon marschiert eine Koalition aus 400 Rechtsradikalen, Neonazis und Verschwörungsideologen durch den kleinen Ort. Monat für Monat. Unablässig marschieren sie, werden mehr, mal unterstützt von der neurechten Initiative 1%, dann von der AfD. Aus dem Mord wird eine Symboltat. Dabei gibt sich Marco natürlich nicht mehr als großer Einiger der Reichsbürgerszene oder erbitterter Putschist gegen die kriminelle Judenrepublik. Nein, nun setzt er sich als besorgter Beschützer der bedrohten deutschen Frau in Szene. Es ist das Frauenbündnis Kandel, das Marco da lautstark durch die Straßen des kleinen Ortes führt, der Frauenmarsch, bei dem sehr viele sehr rechte Männer und weitaus weniger Frauen mitmarschieren. Es ist alles eine Frage der PR. Selbstredend bleiben die Parolen hasserfüllt und wahndurchtränkt. Das Denken paranoid und rechtsextrem, aber das verstehen nicht alle. Das wollen viele auch einfach nicht verstehen. Warum bei den Marschierenden von Plänen mächtiger Globalisten, einer fremdgesteuerten BRD und der Vernichtung des ganzen Volkes die Rede ist? Warum da seltsame Flyer verteilt werden und noch seltsamere Parolen gerufen werden? Weshalb stramme Neonazis auch mal Deutschland, Deutschland über alles anstimmen? Nein, viele wollen sich lieber einreihen in den großen Marsch. Kandel ist überall, skandieren sie. Es klingt wie eine Drohung. Und nach jedem weiteren Mord, der von einem Geflüchteten oder Nichtdeutschen oder Nicht-Weißen verübt wird, wächst Marcos Anhängerschaft ein wenig und der Hass der Anhänger lodert ein wenig höher. Jeder deutschen mordende Ausländer ist der Beweis für das Komplott, die große Umvolkung, die verbrecherische Scheinrepublik und die Wölfe heulen wieder etwas lauter. Menschenjagd. Das gilt auch für den Mord vom 25. August 2018. 2 Geflüchtete, ein Iraker und ein Syrer, haben einen Deutschen getötet, wie es aussieht. Der Deutsche hatte zwar selber Migrationshintergrund, aber das ist den Rechten in diesem Moment scheißegal. Das Narrativ steht und man kann wieder zum Protest blasen. Einer der vielen Bläser ist Marco Kurz. Seit Kandel hat sich die Zahl seiner Follower im Netz vervielfacht und er ruft nach ihnen. Kandel ist überall, auch in Chemnitz. Die Chemnitzer Ausschreitungen sind eine Zäsur im Wiedererstarken des deutschen Rechtsextremismus. Erst Demonstration und Geschrei, dann die logische Konsequenz. Es wird Jagd gemacht. Nazis und überaus besorgte Bürger greifen Nicht-Weiße an, Gegendemonstranten und Journalisten. Kanacken, ruft einer. Haut ab, ruft ein zweiter. Und ein dritter setzt zum Sprint an, hastet auf die beiden arabisch aussehenden Männer zu, will ihnen sehr offensichtlich sehr Böses. Hase, du bleibst hier, ermahnt eine Frau ihren Partner. Du bleibst hier. Das Video vom blutgeilen Hasen macht die Runde. Die Republik schaut entsetzt nach Chemnitz, wo sich viele solcher Szenen abspielen, wo der menschenjagende Mob durch die Straßen paradiert und gleich am nächsten Tag fliegen dann noch Steine und Flaschen auf ein jüdisches Restaurant. Menschen gehen mit Brecheisen auf das Lokal und ihren Besitzer los. Aber ob das in Chemnitz nun wirklich so schlimm war, wie alle sagen? Daran zweifeln viele. Die Chemnitz-Geschichte wird auch einfach hochgejazzt. Die Medien werfen die Demonstranten auch alle in eine Schublade, machen die alle zu radikalen Schlägern, beschwert sich eine Bekannte bei mir. Denn sie hat die Bilder aus Chemnitz ja gesehen und ganz richtig erkannt, dass da sehr unterschiedliche Menschen auf die Straße gingen. Und einer, der früher mal ein Freund war, erklärt mir: Durch Leute wie dich wurde der Begriff Faschist eh sinnentleert. Ich weiß nicht, was ich antworten soll. Ich will widersprechen, erklären, geduldig sein, aber ich bin zu traurig, zornig und zittrig. Und dann zweifelt auch Hans-Georg Maaßen. Maaßen, Der Präsident des Bundesverfassungsschutzes zweifelt an der Echtheit der verprügelten Menschen, an der Echtheit der rechten Gewalt, sogar an der Echtheit des Hase-Videos. Könnte ja auch gefaked sein, könnte es doch. So laut und so ausdauernd und so dumm zweifelt Maaßen, dass er in den einstweiligen Ruhestand versetzt wird. Seitdem kraxelt er ganz ungezwungen an der Außenkante des rechten Rands herum. Nein, kein Grund, die Nerven zu verlieren. Das hilft nicht. Und außerdem sind all die Apologeten und seltsamen Zweifler nicht die Mehrheit. Und die rechten Menschenfeinde sind es erst recht nicht. Wir sind mehr, rufen die Menschen folgerichtig als Reaktion auf die Chemnitzer Hassdemonstration. Sie schreiben es als Slogan auf Transparente und als Hashtag auf Twitter. Veranstalten unter diesem Motto Benefizkonzerte gegen rechts. Wir sind mehr. Es ist eine wunderschöne Geste und ein toller Schrei. Statistisch richtig und ein starkes Mantra. Und trotzdem kann es mich nicht wirklich beruhigen. Denn dafür müsste man wissen, wo das Wir aufhört und das Die anfängt. Und so einfach, fürchte ich, ist es leider nicht. 3. Die Reise ins gute alte Deutschland. Souveränisten, die AfD und das Ende der Welt. Jawohl, Jürgen Elsässers Hassmanufaktur. Elsässer rettet Deutschland. Bei all den ineinander verschwimmenden Begrifflichkeiten gibt es im Reich doch zwei unumstößliche Kategorien. Die Mächtigen und die Untertanen. Zwei unverkennbare Menschentypen. Die einen haben Autorität, die anderen sehnen sich danach. Und Tobias Patera, der immerhin nach dem omnipotenten Herrscher eines Traumreichs benannt ist, hat Blut geleckt, den Kupfergeschmack noch auf der Zunge. Der nächste logische Schritt ist also der Griff nach der Macht, aber bitteschön nicht nach dieser popligen Macht am Lunatic Fringe, am Wahnsinnsrand der Gesellschaft. Dort gibt es schon zu viele Player, die sich um Vorherrschaft und die Ersparnisse der Verzweifelten zanken. Davon habe ich genug. Wir verlassen also den Rand. Den Wahnsinn kann man auch in die Mitte der Gesellschaft tragen. Es drängt Patera in die Politik und es kommt nur ein Mann in Frage, der Tobias Patera beibringen kann, wie man mit Wahn im Kopf, Angst im Bauch und dem Reich im Herzen Karriere machen kann. Mein Name ist Jürgen Elsässer, ich bin Deutscher und ich werde nicht zulassen, dass unser schönes Deutschland vor die Hunde geht. Dieser Satz, mit dem Elsässer seit ein paar Jahren seine Reden zu beginnen pflegt, dieser eine Satz genügt und die Menschen sind begeistert. Jawohl, rufen die Ersten. Seine Leserschaft verehrt ihn. Sie lieben seine dröhnenden Worte und seine sorgsam gescheitelte Silbermähne. Elsässer ist Herausgeber und Chefredakteur der ultrarechten Zeitschrift Kompakt, Aktivist, Ex-Linker, Neurechter und Verschwörungstheoretiker par excellence. Kaum einer tanzt so wild über das straff gespannte Stahlseil zwischen Nazi-Parole und bürgerlichem Ressentiment wie er. Momentan ist er auf großer Werbetour für die AfD. Kompakt Live nennen sich die Veranstaltungen, organisiert von Elsässers Magazin und der AfD. Parteipolitiker und rechtsradikale Prominente treten hier auf und zum Abschluss auch immer Elsässer selbst als sein eigener Stargast. Jürgen Elsässer reagiert nicht auf Pateras Gesprächsanfrage und der Systempresse gibt er ohnehin keine Interviews mehr. Also kaufe ich mir die jüngste Ausgabe seiner Zeitschrift mit Xavier Naidus Gesicht auf der Titelseite, Jagd auf Naidu, Zensur in Deutschland und gleich drunter Macron, Rothschilds Präsident. Und mit der Zeitschrift voll nagelneuer Verschwörungstheorien unterm Arm mache ich mich auf, immer dem Herrn Elsässer hinterher. Hyänen. Zum Beispiel Bad Königshofen im Grabfeld, zu Füßen der Haßberge, die wirklich so heißen, im hohen Norden Bayerns. Im Ort die Frankentherme, eine gesichtslose Mehrzweckhalle. Den Kern der Anwesenden bilden die viel diskutierten, durchschnittlichen AfD-Wähler, Männer gehobenen Alters. Die ersten körperlichen Verfallserscheinungen haben sich eingestellt. Vielleicht bekommt so die Nostalgie eine sinnliche Qualität. Vielleicht vermischt sich so die politische Sehnsucht mit der Erinnerung an jugendlichen Stoffwechsel und schmerzfreie Gelenke, damals, als man noch die deutsche Mark in den deutschen Knochen spürte. Die Männer sind beinahe uniform gekleidet, in Baumwollhosen und kurzärmeligen Button-Downs und Polohemden in Beige oder Creme oder Karo, aber immer gedeckte Farben, wie auf einer verblichenen Fotografie. Mannigfaltige Abstufungen von Seriosität. Es kommt mir vor wie Tarnkleidung. Neben mir Dietmar, 60, Gymnasiallehrer für Bio und Chemie. Er wünscht sich Patriotismus ohne Nationalismus und eine ordentliche Flüchtlingspolitik. Im Gegensatz zu den meisten hier ist er nicht nur ein gemäßigter AfD-Wähler, sondern auch ein gemäßigter Biertrinker. Mit den Themen Souveränität und Verfassung kann er persönlich wenig anfangen. Wenn das Land souverän regiert werde, sagt er, dann sei es de facto auch souverän. Darum müsse eben die AfD regieren. Ich versuche nachzubohren, aber Dietmar mag nicht mehr. Wir verstehen uns trotzdem gut. Als die 7 Redner des Abends zu pathetisch aufbrausender Musik die Bühne erklimmen, müssen wir beide lachen. Innerhalb von 2 Wochen höre ich Elsässers Rede 3-mal. Immer erscheint er mit weißem Kragen, akkuratem Krawattenknoten und hochgekrempelten Ärmeln. Elsässer zeigt Unterarm, wir sind unter uns. Seine Fähigkeiten als Redner hat er in den letzten Jahren bei den vielen Pegida-Kundgebungen im ganzen Land gestählt. 2 Millionen rein, 1 Million raus. Elsässer rechnet gleich zu Beginn vor, wie die Deutschen von Scheinasylanten ersetzt werden. Das nenne ich Volksaustausch. Die Leute applaudieren. Und wenn die Regierung das Volk austauschen will, dann muss das Volk die Regierung austauschen. Da ist sie wieder, die Umvolkung. Elsässer nutzt die Verschwörungstheorie als Folie für seine gesamte Rede. Seit Jahren träumt Elsässer von einem Marsch auf Berlin, einem Umsturz wie 1989 oder vielleicht doch eher wie 1922 der Marsch auf Rom. Elsässer träumt vor, Marco und Hörstel und wie sie nicht alle heißen, träumen ihm nur hinterher. Die Menschen lassen sich gerne von Elsässer mitreißen, auch hier. Elsässer macht ihnen keine Angst. Er macht ihnen Mut zum Hass, gut gelaunter Zorn, kaltherziger Populismus mit schwülen Witzen vorgetragen im breiten badischen Tonfall. Wer im Burkini baden will, soll das im persischen Golf machen, Gekicher. Das hier ist Almania, nicht Antalya. Gelächter. Der Islam passt nach Deutschland wie die Reeperbahn nach Mekka. Gewirr. Und syrische Flüchtlinge? Die seien entweder Dschihadisten oder Feiglinge. Einzig für christliche Frauen und Kinder würde er eine Ausnahme machen. Aber erst fragen wir die das Vaterunser und die 10 Gebote ab. Die Lachsalven werden abgefeuert, die Jawolls werden gerufen und ich rufe mit. Man übertönt die eigene Grausamkeit. Die Pointen landen jedes Mal. Ich stelle mir vor, dass einige der kaltkichernden Männer um mich herum nur Hyänen im Menschenkostüm sind. Ich finde die Vorstellung irgendwie tröstlich. An einem Tisch kann man neben Magazinen auch Kompakt-Jutebeutel und T-Shirts mit rotem Aufdruck erwerben. Freiheit für Deutschland steht da drauf oder wahlweise Ami, go home. Die T-Shirts sind ausschließlich in Männergrößen erhältlich, L oder XL für 19,90 €. Die Menschen um mich herum, zum Beispiel in Bad Königshofen, zum Beispiel in Garmisch-Partenkirchen, zum Beispiel in Kahla, diese Menschen reden nicht. Sie schimpfen. Natürlich auf die Flüchtlinge und die Moslems und den Genderwahn. Das Wort Gender wird mit hartem G und voller Ekel ausgesprochen. Gender. Aber das ist nur der Ausgangspunkt. Sie schimpfen auf alles. Man beschwert sich, schnauzt, motzt, wettert, wütet, knurrt oder bellt. Egal worum es geht. Grüß dich, bist du auch hier? Schimpft zum Beispiel einer und der andere beschwert sich zurück. Hast du mir noch kein Bier bestellt? Einer beschimpft die Schnitzelpreise. Ein anderer die Börse, ein dritter schimpft über die Parkplätze oder das Wetter oder seinen Nachwuchs. Voller Empörung schütteln die Männer dann ihre roten Köpfe und grauen Schnauzbärte und die schweigenden Gattinnen legen bedrückt die Hände in den Schoß. Dann wird weiter geschimpft. So viel Wut. Wut kann man in Form gießen, wie kochendes Eisen. Xenophobie und Flüchtlingspolitik bringen die Menschen im Zorn zusammen und Jürgen Elsässer holt sie ab, führt sie weiter in eine Bundesrepublik voller Verschwörungen. Er macht die Gefahr unmittelbar. Er macht den vermeintlichen Volksverrat zu einer persönlichen Angelegenheit. Man müsste Vorher-Nachher-Bilder anfertigen. Die Menschen kommen mit Wut und gehen im Hass, kommen missmutig und gehen mit Mission. Aus Grantlern werden hier Widerstandskämpfer gemacht. Aus Menschenfeinden werden Erlöser. Das hier ist eine Hassmanufaktur. In Elsisses Erzählung ist die Umvolkung in vollem Gange. Dschihadisten werden subventioniert und alte Großmütterchen müssen in den Knast, weil sie ihre Rundfunkgebühren nicht zahlen. Und die Politiker, solange sie nicht selbst Landesverräter sind, werden gezwungen, Folge zu leisten. Wenn sie nicht mitspielen, dann geht der Fallschirm nicht auf. Hier immer mächtiger Applaus. Jürgen Möllemann ist offenbar unvergessen. All das sagt Elsässer? Und dann dröhnt er mit seiner sonoren Stimme den stärksten und größten Satz, den er in petto hat. Diese BRD wollen wir nicht. Wir wollen unser gutes, altes Deutschland zurück. 4 bis 5 Mal bringt er diesen Satz pro Rede. Diese Forderung ist das Herzstück. Das Publikum gerät ganz aus dem Häuschen. Anfangs sind es vereinzelte Grunzlaute der Zustimmung, aber zum Ende der Rede verfallen die Herren um mich herum kollektiv in ein rhythmisches Geschnaufe. Eine Symphonie aus Testosteron, Hass und überhöhten Cholesterinwerten. Das Gefühl, ihrer Privilegien beraubt zu werden, wird zu einer Gewissheit. Jemand hat euch euer Land weggenommen. Jawohl. Wir wollen unser gutes, altes Deutschland zurückerobern, wo auch immer es sein mag. Elsässer war mal links. Und das sehr. Er begann seine politische Karriere in den 70er Jahren beim Kommunistischen Bund, schrieb für so ziemlich jede linke Publikation in Deutschland, war Mitherausgeber der Wochenzeitung Jungle World und Mitbegründer der Zeitschrift Bahamas. Er schrieb Bücher über Antisemitismus, Kommunismus und Rechtsradikale und war Chefideologe der antideutschen Bewegung. Gegen Nationalismus und Anti-Amerikanismus, für bedingungslose Solidarität mit Israel. Das war Anfang der 90er Jahre. Von links außen schaute Elsässer damals besorgt auf einen wiedererwachenden deutschen Nationalismus im wiedervereinigten Deutschland und er befürchtete, den Geist des Deutschen Reiches wieder zu spüren. Nie wieder Deutschland, forderten die Antideutschen. Elsässer behauptete mal, er habe sich diesen Slogan ausgedacht. Jetzt hat er einen neuen. Es gibt ja einige Menschen und nicht wenige Radikale, die in ihrem Leben eine ideologische 180-Grad-Wende und das gesamte politische Spektrum durchlaufen. Man kann Elsässers ideologische Abwanderung nachzeichnen, wie er sich nach dem 11. September 2001 und den folgenden Kriegen vom pro-amerikanisch-antideutschen Lager abwendete, sich dabei von der Linken überhaupt löste und den Nationalismus für sich neu fand. Im Querfrontlager bei Mahnwachen und Aluhüten neue Verbündete suchte, bevor er zur Stimme von AfD und Pegida wurde. Aber Elsässer hat es damit tatsächlich geschafft, genau das zu werden, wovor er selbst immer gewarnt hatte. Ich lese Texte von ihm, gut 20 Jahre sind die alt. Elsässer schreibt über sekundären Antisemitismus und systemischen Rassismus, über verkürzte Kapitalismuskritik und er warnt vor der Verkehrung von Täter und Opfer. Elsässer, der ultrarechte Hassprediger, weiß sehr genau, was er tut. Zum Beispiel in Garmisch-Partenkirchen. Da donnert Elsässer, ein Terrorist, der ankündigt, Deutsche abzuschlachten, wird, wenn er mal festgenommen wird, sofort wieder freigelassen, damit er seinen Anschlag auch ausführen kann. Das ist die BRD. Ein dicker Bayer mit schwarzer Lederweste wird von Tatendrang übermannt. Er ist so aufgewühlt, dass er sich eine ganze Schnitzelhälfte in den Mund stopft. Als er merkt, dass er sie nicht zerkauen kann, speit er sie zurück auf den Teller. Jawohl, rufe ich. Wir wollen unser gutes, altes Deutschland zurück, ruft Elsässer. Elsässers eigentliche Leistung ist die Zweideutigkeit. Alles, was er sagt, könnte wahnsinnige Überzeugung sein oder nur Polemik. Aggressivste Verschwörungsideologie oder rhetorische Überspitzung. Er lässt sich nicht festnageln, der Jürgen, aber dem Publikum ist das eh egal. Seine größten Rassismen bringt er in Zitaten, Judenhass nur in augenzwinkernden Anspielungen. Und so jongliert er auch mit der BRD-Frage. Die BRD ist eine Schrumpfform von Deutschland, erläutert er. Das ist nicht das alte Deutschland, das wir kennen von vor 1989. Von vor 1989, das ist rätselhaft. Ist Deutschland mit der Wiedervereinigung geschrumpft? Mit dem 2+4-Vertrag etwa unsouverän geworden? Ist der Euro schuld? Die EU? Die NATO? Wo genau liegt das? Wie sieht das aus? Elsässers gutes altes Deutschland. Wovon redet er? Wovon redet er? Frage ich Dietmar. Dietmar denkt nach. Er kann das noch ganz gut. Er ist erst bei seinem zweiten Bier. Ich würde das nicht so wörtlich nehmen. Das ist Nostalgie. Vermutlich hat Dietmar recht. Es ist Nostalgie. Allerdings Sehnsucht nach einer BRD mit vollen Souveränitätsrechten, ohne Bespitzelung der Amerikaner, ohne Migranten, mit klar definierten nationalen Interessen und einer stahlharten deutschen Mark im freien Wettbewerb. Heimweh nach einem Ort, der nirgends ist. Nostalgie nach einer Zeit, die niemals war. Der Begriff Nostalgie geht übrigens auf das 17. Jahrhundert zurück. Der Schweizer Arzt Johannes Hofer untersuchte damals Söldner, die in der Fremde dienten und unter krankmachendem Heimweh litten. Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit, Weinkrämpfe und Herzklopfen. Weil sie sich nicht in ihrem Vaterlande befinden oder es niemals wiederzusehen befürchten, schreibt Hofer. Nostalgia nannte er dieses Phänomen und kam zu dem Schluss, dass es sich dabei um eine Nervenkrankheit dämonischen Ursprungs handeln müsse. Die AfD und die Sehnsucht nach Souveränität. Zum Beispiel München. Ein AfD-Stand in der Fußgängerzone. Der eine, sorry, aber nee, über so Reichsbürgerschmarrn, das ist hier jetzt echt mal kein Thema hier, das kannst du alles im Netz nachlesen. Der andere, kennen Sie das Zitat vom Schäuble? Deutschland ist seit 1945 kein souveräner Staat mehr, hat der zugegeben. Der eine wieder, aber das ist jetzt hier echt nicht Thema. Es ist doch so. Eindeutigkeiten gehen auch in der Rechten nicht mehr. Wer sich klar als Nazi, Staatsleugner, Antisemit oder Antidemokrat outet, bekommt Probleme. Mit der Reichsbewegung ist es nicht anders. Offiziell distanziert sich die AfD von ihr. Und nach den tödlichen Schüssen auf den Polizisten in Georgsgmünd tut sie das umso stärker. Reichsbürger hätten in der Partei nichts verloren, ließ man verlauten, genauso wenig wie Neonazis. Stattdessen trifft man auf strategische Zweideutigkeiten, auf vage Anspielungen und Codes. Zum Beispiel Garmisch-Partenkirchen, der Gasthof zum Rassen. Noch eine Dreiviertelstunde bis Veranstaltungsbeginn. Zwei Männer reden über Waffen. Es geht um Kalibergrößen und Reichweiten, Treffsicherheit bei Regen und Nussbaumschäfte an Gewehren mit Frauennamen und so richtig schön Bums. Wir trinken Bier und essen Fleisch, über uns die skelettierten Augenhöhlen eines wuchtigen Hirschkopfes. Der eine erzählt, dass er aus der Elternvertretung an der Schule seiner Tochter geworfen wurde, nur weil er AfD-Mitglied ist. Eine Frechheit, sage ich und meine das auch ehrlich. Das ist Diktatur, findet der andere. Wir hätten das Recht auf Widerstand, sagt er, Artikel 20 Absatz 4. Auf seinem Oberarm eine gut gestochene Tätowierung, Lanzer hinter Stacheldraht. Aus den Lautsprechern dröhnt weinerliche Schlagermusik, eine sehnsuchtsvolle Stimme jodelt sich in die Heimat zurück. Eine demokratische Partei kann ihrem Staat nicht die Legalität absprechen. Aber man kann von einem Mangel an Souveränität reden. Deutschland lenke sich nicht mehr selber, sagen sie. Die BRD sei nicht mehr unabhängig und nicht mehr so stark wie, naja, früher. Das klingt gut. Das findet Widerhall bis weit in die Mitte der Gesellschaft. Es entsteht ein binäres System. Dort die gekauften Systemparteien, hier die Alternative. Habe ich eigentlich erwähnt, dass die Kompakt sich im Untertitel Magazin für Souveränität nennt? Aber ein scharfer Cocktail wird daraus erst im Zusammenspiel mit dem Vorwurf, man würde sich in der BRD in einer Quasi-Diktatur befinden. Denn wie soll das gehen? Eine unsouveräne Diktatur. Wer und wo sind die Diktatoren? Alternative für Deutschland. Grundsatzprogramm 2016. Heimlicher Souverän ist eine kleine, machtvolle politische Führungsgruppe innerhalb der Parteien. Sie hat die Fehlentwicklungen der letzten Jahrzehnte zu verantworten. Es handelt sich um ein politisches Kartell, das die Schalthebel der staatlichen Macht, soweit diese nicht an die EU übertragen worden ist, die gesamte politische Bildung und große Teile der Versorgung der Bevölkerung mit politischen Informationen in Händen hat. Nur das Staatsvolk der Bundesrepublik Deutschland kann diesen illegitimen Zustand beenden. Hier wird die Legitimität des Staates geleugnet. Der Politikwissenschaftler Jan Rathje bezeichnet Anhänger dieser Denkweise als Souveränisten. Nicht direkt Reichsbürger, aber Cousins. Denn da ist eine geheime Machtelite, ein Staat im Staate. Wer das genau ist, wem das Kartell gehorcht, das wird der Fantasie des Wählers überlassen. Aber man hört es ja munkeln. Von EU, NATO, Washington, Jerusalem, Hochfinanz. In jedem Fall ist eine Verschwörung im Gange. Zum Beispiel Garmisch-Partenkirchen. Der AfD-Bundestagskandidat und Vermögensberater Peter Böhringer hält einen bestürzend langweiligen Vortrag mit PowerPoint-Präsentation. Es geht um Gold. Böhringer mag Gold und will alle deutschen Goldreserven auch in Deutschland wissen. Denn er glaubt an den bevorstehenden Crash, die Implosion des gesamten Wirtschaftssystems, orchestriert von den global operierenden Eliten und Weltregenten. Die einzige Rettung? Gold. Neben Gold empfiehlt Böhringer auch, Zigaretten und Schnaps im Keller zu lagern, als Krisenwährung. Mein Sitznachbar mit dem Lanzer-Tattoo freut sich. Kippen und Korn hat er beides zu Hause. Böhringer ist mittlerweile Vorsitzender des Haushaltsausschusses im Deutschen Bundestag. Fälle von AfD-Funktionären, die entweder Reichsbürger sind, waren oder derartige Theorien verbreiten, finden sich vom hinterletzten Provinzkaff bis in die Bundestagsfraktion. Wen wundert's? Alexander Gauland verniedlichte über Jahre hinweg die Reichis als harmlose Irre und hieß sie in der Partei willkommen. So bekam er Parteifreunde wie Doris von Sein-Wittgenstein, die es zur AfD-Landeschefin in Schleswig-Holstein schaffte und im Dezember 2017 nur um Haaresbreite die Wahl zur Bundesvorsitzenden verlor. Kurz nach dem Parteitag stellte sich heraus, dass die Dame 2009 im Gründungsvorstand des Reichsbürgervereins Die Deutschen gesessen hatte. Oder gesessen hätte, wäre der Initiator der rechtsextremen Initiative und Autor des Buches Die BRD ist kein Staat, nicht kurzfristig vor der letztgültigen Vereinsgründung verstorben. Damit konfrontiert, wollte Sein-Wittgenstein von der ihr zugedachten Rolle nichts wissen und vergaß kurzzeitig, was Reichsbürger eigentlich sind. Das ist doch recht kraus, was die bringen, oder? Allerdings konnte sie sich zwei Atemzüge später nicht verkneifen, eine astreine Reichsbürgertheorie zum Besten zu geben. Das Grundgesetz müsse man ja noch durch eine echte Verfassung ersetzen. Sein-Wittgensteins Betätigung als Reichsbürgerin wurde in der Öffentlichkeit von einer anderen, düsteren Enthüllung überschattet. Anscheinend handelt es sich bei der vermeintlichen Fürstin keineswegs um eine echte Adlige. Reichsbürgerei gut und schön, aber das fand die Presse nun wirklich skandalös. Erst als zwei Jahre später bekannt wurde, dass Sein-Wittgenstein auch noch mit einer neonazistischen Organisation verbandelt war, wurde sie aus ihrer Partei ausgeschlossen. Diese Organisation kennen wir nebenbei bereits. Es ging um die Gedächtnisstätte Gutmannshausen, dem ekligen Nazi-Verein, zu dem ich die pinkfarbene Clara eingeladen hatte. Ein wenig ärgere ich mich jetzt doch, dass ich nicht gefahren bin. Die Frage. Bei den Publikumsgesprächen will ich immer eine Frage stellen. So eine richtig fies, eindeutige Reichsbürgerfrage. Ich will sehen, wie Elsässer sich findet, will sehen, wie er sich verhält. Aber daraus wird nichts. Andere kommen mir immer zuvor. Da ruft mal eine puppengesichtige Frau, die BRD ist tot. Einfach so ruft sie das, mittendrin, als habe sie just in diesem Moment die Leiche entdeckt. Eine andere, der die Behörden die Kinder weggenommen haben, erkundigt sich nach dem Friedensvertrag. Und einer fragt, weshalb die Journalisten nicht über die BRD GmbH schreiben würden, wenn das doch sogar Sigmar Gabriel zugegeben hätte. Elsässer windet sich aber kein bisschen. Journalisten sind eben auf dem Berufsstand von Prostituierten. Dann eben anders. Tobias Patera bekommt das Saalmikrofon. Wir haben es an diesem Abend mehrfach gehört, Herr Elsässer. Die Regierung arbeitet gegen die Deutschen und sogar gegen die europäischen Interessen. Aber für wen arbeitet sie dann? Wir müssen doch den Gegner klar benennen können. Dafür bekomme ich Applaus in Bad Königshofen. Die Männer in ihren seriösen Mittelstandsuniformen geben mir einen Daumen hoch, aber Elsässer selbst nickt bloß, dreht sich um und bittet den Vorsitzenden aus Nürnberg, die Frage an seiner Stadt zu beantworten. Und der scheint auch keine sonderliche Lust zu haben und sagt etwas von globalen Kräften, aber ich, Patera, unterbreche. Herr Elsässer hat es so schön gesagt, wir brauchen eine klare Rhetorik, wie Franz Josef Strauß. Wir müssen die Dinge doch benennen können, wir müssen doch sagen können, wer dahinter steckt. Und wenn uns die Politik verrät, müssen wir doch auch wissen, an wen. Wieder Applaus, diesmal lauter, diesmal länger. Da ist es wieder, dieses angenehm fürchterliche Prickeln. Populismus ist was Tolles. Höre ich da nicht sogar ein ganz leises Jawohl? Nein? Schade. Es folgt eine zweite, aalglatte Antwort. Auch ein AfDler versucht sich an der Frage und sogar die Moderatorin geht darauf ein. Sie alle sprechen von Lobbys und Banken und Ostküstenglobalisten, haspeln sich durch ihre Zweideutigkeiten, aber ich höre nicht richtig hin. Ich ernte Anerkennung. Dietmar. Der nette, nüchterne, gemäßigte Dietmar lehnt seinen Glatzkopf zu mir herüber. Schöne Frage. Aber hast du wirklich geglaubt, dass du darauf eine Antwort kriegst? Das trauen die sich nicht. Wissen die's denn? Wir wissen doch alle, wer das Land zerstört. Ach, Dietmar. Später beim Rauchen werde ich von einer Gruppe blonder Bestien umringt. Wunderschöne deutsche Jungens zwischen 16 und Mitte 20, athletisch gebaut, durchtrainiert und großgewachsen. Ich will schon zurückweichen. Ich glaube, mich entlarvt, totgestiefelt. Das war's. Aber die Delegation der Identitären Bewegung Nürnberg Nord will mir nur zu meiner Frage gratulieren. Das war ein super Moment, sagt einer mit blauen Augen aus Stahl und einer Kieferpartie, als hätte sie ein Meister direkt aus dem Obersalzberg gemeißelt. Wirklich, alle im Raum wussten, wen du meinst, und keiner hat sich getraut zu sagen, wer der Feind ist. Mann, feige Säue. So wird das nichts mit der AfD. Da fehlt der Mut, sagt ein anderer juveniler Herrenmensch. Total, sag ich. Ich hoffe, dass sie mir noch beantworten, wen ich denn gemeint habe. Aber so doof sind auch die bösen Blonden nicht. Es hilft ja alles nichts. So kommen weder Patera noch ich weiter. Wir müssen Herrn Elsässer persönlich sprechen. Es geht in den Osten. Zum Beispiel Kahla. Die Geisterstadt. Der Bahnhof lässt wenig Gutes vermuten und Bahnhof ist schon zu viel gesagt. Zwei Gleise laufen an einem bretterverrammelten Gebäude vorbei, das einen mit dem Graffiti »Fuck ISIS« gegen Ausländer »Scheiß Punks« begrüßt. Immerhin, mit einem Drittel der Aussagen bin ich einverstanden. Auf der Bank schläft ein Mann, die Beine an den Körper gezogen, die Schultern eingefallen, eine Bierflasche vor der Brust, umklammert wie ein Kuscheltier. Sein Kinn ruht auf dem Flaschenmund. Kahla liegt im thüringischen Saaletal, keine 20 Kilometer vor Jena, gleich an der Bundesstraße 88. Als die rechtsextreme Szene im Zuge der NSU-Ermittlungen nach und nach aus Jena verdrängt wurde, siedelten sich die Neonazis entlang dieser Straße neu an. Zum einen war auf dem Land nicht mit so viel Widerstand zu rechnen wie in der Großstadt. Zum anderen mögen Nazis Zahlencodes furchtbar gerne, entsprechend lieben sie ihre Heil-Hitler-Straße. Schnell konnten die Rechtsradikalen in Kahla Überhand gewinnen, lese ich in einem Artikel. Von einem Rückzugsort der radikalen Rechten ist die Rede, von einer national befreiten Zone. Ein Ort wie ein tollwütiger Rauhaardackel, klein und böse, aber dieser Eindruck mag auch der Lektüre geschuldet sein. Von Neonazi-Hegemonie ist jedenfalls noch nicht viel zu sehen, überhaupt ist nicht viel zu sehen. Verriegelte Fenster und leeres Kopfstein, vereinsamte Autos, geschlossene Geschäfte. Im Stadtkern pittoreske Bürgerlichkeit und bröckelnde Fassaden. Die elektrische Glastür eines Supermarkts öffnet sich. Niemand kommt heraus, niemand geht hinein. Die Glastür schließt sich wieder. Eine Geisterstadt, in der nur die Graffitis auf Elektrokästen davon zeugen, dass hier irgendwann mal Menschen gelebt haben müssen, Menschen mit Spraydosen, die nicht gut auf Ausländer zu sprechen waren. Im Osten streckt sich die felsige Wand des Dohlensteins in den Himmel, ein geradezu malerischer Berg. Entlang der staubigen Straße zum Gasthaus tauchen doch noch Menschen auf. Autos halten. Schweigende Männer und Frauen steigen aus und gehen in Richtung Gasthaus. In einer Reihe laufen wir jetzt. Jedes Grüppchen im Abstand von mehreren Metern voneinander. Man grüßt nicht, keiner spricht. Eine zombiehafte Reisegesellschaft auf dem Weg zum Gasthaus Rosengarten. Heute Abend wird dort an Elsässers Seite Martin Hohmann auftreten. Auch ein Wiedergänger. Hohmann war einst ein wenig bemerkenswerter CDU-Hinterbänkler, aber das änderte er im Jahr 2003 mit einer einzigen Rede. Er verkündete, man könne auch die Juden als Tätervolk bezeichnen. Hohmann sprach von jüdisch-bolschewistischen Verbrechen und berief sich auf antisemitische Verschwörungstheorien und den großen Autobauer und Judenhasser Henry Ford. Und weil Hohmann nicht als Antisemit dastehen wollte, formulierte er das alles im Konjunktiv. Hohmanns bestechende Logik? Die Deutschen können kein Tätervolk sein, wenn man dasselbe doch den Juden vorwerfen könnte. Woher Herr Hohmann wiederum den Vorwurf hernahm, die Deutschen seien ein Tätervolk, das sollte sein Geheimnis bleiben. Es ist Rechten und Rechtsradikalen seit 1945 ein Hobby, gegen Schuldvorwürfe anzuschreien, egal ob die gerade jemand vorbringt oder nicht. Zum großen Finale erklärte Hohmann damals noch die Gottlosen zu den eigentlichen Vollstreckern des Bösen, lobpries den Herrn und wurde dann nach heftiger Debatte aus der CDU geworfen. Nun ist Martin Hohmann wieder auferstanden und er ist seit der Wahl 2017 sogar in den Bundestag zurückgekehrt, diesmal eben für die AfD. Und heute wird er an der Seite Jürgen Elsässers einen Abend in der national befreiten Geisterstadt Kahla bestreiten. Der Aufmarsch. Dutzende pflaumenblau gepolsterte Stuhlreihen stehen bereit, aber bislang haben erst drei Rentner Platz genommen. Sie massieren sich die müden Knie. Es ist still im plastikverkleideten Saal, nur ein älterer Polizeibeamter lehnt am Kompaktstand und echauffiert sich über das große Unrecht, das dem armen Martin Hohmann 2003 zuteil wurde. Da sagt mal einer das, was eh alle wissen, und schon kommen die Großinquisitoren. Der Kompaktredakteur hinterm Merchandise-Tisch gibt dem Polizisten recht. Da sieht man, wer hier die Macht hat. Kurz sieht man auch Elsässer selbst die leeren Stuhlreihen entlang traben. In der Hand ein Hefeweizen. Er wirkt melancholisch. Vermutlich wirken demagogische Populisten ohne Publikum immer so. Erbärmlich, sage ich. Keine Frage, die sind hirngewaschen, erwidert einer mit bunt verspiegelter Oakley-Sonnenbrille. Ich setze mich zu ihm auf einen Blumenkübel aus Beton. Bevor es drin losgeht, lungert man auf der Terrasse zwischen Sonnenschirmen und rosa Rosenbüschen herum. Man trinkt, raucht und schaut gemeinsam grimmig auf eine Handvoll Demonstranten auf der Wiese vis-à-vis. An den Laternenmasten haben die Demonstranten Schilder mit Nie-Wieder-Schriftzügen und Bildern des Kahlaer NS-Arbeitslagers angebracht. Die Rechten sind in Kahla einen solchen Widerstand nicht gewohnt. Entsprechend aufgeladen ist die Stimmung. Es tut immens gut, die Gegendemonstranten zu sehen, den Gegenwind zu spüren. Ich bin dankbar. Scheiß Zecken, sag ich. Behinderte Arschlöcher, sagt die Oakley-Brille. Rot-grün versifftes Pack, sag ich. Systemsklaven verrecken sollen die, sagt er. Gut gesagt, sag ich. Prost, sagt er und saugt das Bier aus seiner Flasche. Eigentlich interessiere ihn Systempolitik nicht, eh alles nur Theater, alle gekauft, wie die Demonstranten auch. Ich schaue nur vorbei, dass es hier keinen Ärger gibt. Gerne würde ich wissen, wer er ist, was er so macht. Das gehe mich allerdings einen Scheißdreck an, sagt er, und wer ich bin, das interessiert ihn wiederum einen Scheißdreck. So schnell geht einem in Kahla der Gesprächsstoff aus. Vielleicht ist auch schon alles gesagt. Es folgt ohnehin der Aufmarsch der Kahlaer Neonazis, also die, die auch wirklich so aussehen. Und dieser Aufmarsch beantwortet so ziemlich alle Fragen, die man noch haben kann. Es ist wie inszeniert und bis zur Perfektion geprobt. Die Gegendemonstranten spielen gerade eine Punk-Version von Bella Ciao in moderater Lautstärke. Da tritt die Armada in V-Formation aus der Straßenunterführung hinter der Wiese. Gelassen, fast in Zeitlupe passieren sie die Demonstranten, würdigen sie keines Blickes. Ein Dutzend Mann, breitbeinig und bösartig. Über den Bäuchen spannen sich schwarze Shirts mit Runenschrift und Tribals und fiesen Aufdrucken von Thor Steiner, Pro Violence, Pitbull Germany. Regelrechte Prominenz marschiert auch mit. André Kapke zum Beispiel, der mit den Mördern des nationalsozialistischen Untergrunds befreundet war, das Terrortrio mit gefälschten Pässen versorgte und ihnen auch Geld beschafft haben soll, wofür er allerdings nie angeklagt wurde. Aber das muss man nicht wissen, um sich hier anständig zu gruseln. Die Körpersprache alleine buchstabiert Gewaltpotenzial. Es ist Tanztheater. Jeder Körper performt. Die Schultern werden vor- und wieder zurückgerollt, Bierbäuche ausgefahren und Fingerknöchel geknackt, Zigarettenstummel in Richtung Demonstranten geschnippt, Kronkorken fliegen mit leisem Ploppen von Flaschenhälsen. In der Nachhut eine junge Nazi-Braut mit zutätowiertem Hals. Verbissen schiebt sie einen Kinderwagen vor sich her, als sei es ein Rambock. Sie würde ihn einem auch ohne zu zögern über den Schädel ziehen, da nehme ich Gift drauf. Ein kahlrasierter Nazi-Klops reißt beim Vorbeigehen einen Antikompaktzettel von einer Straßenlaterne. Ein Rechtsrocker mit langem Bart tritt mit nonchalantem High-Kick erfolglos nach einem der Nie-Wieder-Schilder. Schulter an Schulter kommen sie, eine Phalanx aus Prolligkeit und Terror. Sie kommen, um zu bleiben. Die Message sitzt. Die Polizisten scheinen den Einmarsch ganz geil zu finden, verfolgen ihn in stiller Bewunderung oder nicken einvernehmlich. Bella Ciao, Ciao, Ciao. Der Partisan-Punk klingt ein wenig hilflos. Dann stehen wir alle gemeinsam auf der Terrasse, trinken Biere, rauchen Zigaretten und der Unterschied zwischen Bürgertum und Neonazi löst sich zusehends auf. Aus der Innenperspektive gibt es keine Verschiedenheitsmerkmale. Wir sind ein Rudel. Wir sind die wissende Elite. Die anderen glauben bloß, sie wären Deutsche. Wir sind das Volk, die sind nur Bevölkerung. Dort die BRD, hier die Alternative. Wir sind der Widerstand. Wir sind im Recht, wir sind im Reich. Dafür braucht man keine langen Gespräche, die richtige Haltung tut's auch. Patera findet seine eigene Haltung recht schnell. Patera findet sich zurecht. Bei dieser aufmarschierten Armee stellt sich nicht die Frage, ob auch nur irgendeiner die BRD für einen souveränen oder legitimen Staat hält. Ob ich die jetzt wähle oder nicht, ist scheißegal, sagt ein breitbeiniger Junge mit scharf ausrasiertem Nacken und entfernt die Klarsichtfolie von einer frischen Packung Chesterfields. Das Land kriegen wir so auch nicht zurück. In gewisser Weise ist Reichsideologie nur der gute, alte Nazi-Dreck, der es qua Verschwörungstheorie in andere Milieus geschafft hat. Wen sollte es da verwundern, dass er es auch in die AfD geschafft hat? Er musste sich hier auch gar nicht einschmuggeln. Er konnte mit großem Trara einfach aufmarschieren. Nie wieder Nazis, nirgends. Gott sei Dank, dass die verfluchten Kommunisten weg sind, aber sind sie wirklich weg? Das ist schon Hohmanns größter rhetorischer Knalleffekt. Obwohl er Merkel, eine SED-Kommunistin, Diktatorin und Volksverräterin nennt, zündet sein nüchterner Stil nicht. Zu professionell kommt mir das vor, zu sehr Establishment. AfD-Ultra Jens Meyer hatte bei einer Kompaktveranstaltung erst ein paar Monate zuvor eine Apologie auf den norwegischen Massenmörder Anders Behring Breivik gehalten. Und Björn Höcke göbbelt mittlerweile fast so gut wie Dr. Goebbels selbst. Die Messlatte für populistische Provokationen hängt hoch oben. Da kommt Hohmann heute Abend nicht mehr hin. Es wird unruhig im Saal. Die beiden Ronnies, zu denen ich mich gesetzt habe, weil sie am ehesten meinen optischen Ansprüchen an Neonazis entsprechen, stehen auf und verziehen sich zur Theke. Im Arm der halstätowierten Stahlmutter quakt das Baby vor sich hin. Am Ende erntet Hohmann trotzdem anständigen Applaus. Man mag ihn eben, den Hohmann. Auch wenn seine Reden keinen mehr interessieren, weiß man hier noch, wofür er steht. Beim Publikumsgespräch erinnert er uns auch noch einmal daran, wie er sich 1999 gegen den Bau des Berliner Holocaust-Mahnmals gestellt hat. Ein wenig Erinnerungskultur muss sein. Elsässer hingegen ist in absoluter Topform. Seine Pointen sitzen, er verkünstelt sich nicht, bei den ausgewählten Strauß-Zitaten wird vor Freude gejault, bei Almania nicht Antalya schlagen sich die Kala die Ellenbogen gegenseitig in die Rippen und beim Stichwort Schicksalskampf, da reißt es eine ganze Ronny-Kompanie auf die Füße. Süffisante Abscheu ätzt aus jeder Parole und steigert sich zu einem pathosgeladenen Crescendo, bis die Jawolls nur so durch den Saal gewittern. Elsässer ist ganz der Agitator für das Volk, aus dem Volk. Aber einen Fauxpas begeht er dann doch. Ich finde Angela Merkel schlimmer als die DDR. verkündet er und lässt eine Pause für Applaus. Aber der kommt nicht. Elsässer ist irritiert, spricht weiter und versucht es bald noch ein zweites Mal. Wieder fruchtlos. Man mag in Kala das System ablehnen, man mag gar die BRD für einen illegalen Schurkenstaat halten, aber trotzdem lässt man sich nicht von einem Westdeutschen erklären, wie es damals in der DDR war. Elsässer leistet Abbitte mit einem insgesamt fünffach vorgetragenen »Wir wollen nicht die BRD, wir wollen unser gutes, altes Deutschland zurück«. Das kommt immer gut an, das versöhnt, das bezieht sich ganz gewiss nicht auf die DDR. Und dann schafft Elsässer ganz nebenbei den Rechtsradikalismus ab. Mitten im Publikumsgespräch. Er sagt einen dieser ganz typischen Sätze. Ich glaube, es ist wirklich ganz klassisch ein »Wir lassen uns nicht in die rechte Ecke stellen«. Da löst sich ein glatzköpfiger Koloss von der Theke und geht einen Schritt vor. Er trägt ein Runenshirt am Leib, ein Sonnenrad-Tattoo auf der Wade, trägt seine Gesinnung auf dem Körper eingenarbt. Und dieser Koloss hebt seine Flasche Radeberger Pilsner in die Luft und brüllt aus tiefster Seele »Jawohl!« Die Sprache der neuen Rechten hat die Neonazis in eine Identitätskrise geworfen, denke ich mir, und muss darüber lachen. Der Koloss wirkt plötzlich kleiner und ich stoße mit ihm an. Ich bin auf Elsässer reingefallen. Die Rechten haben keine Krise. Die leben nur in einem eckenlosen Sumpf. Der Rest der Gesellschaft, also wir gehen derweil in einer Sprachkrise unter. Uns gehen die Worte aus. Da sind Männer und Frauen, die sich bewusst Insignien des Bösen auf den Leib tätowieren. Da sind welche, die stählerne Härte und blutige Gewalt feiern. Da sind welche, die sich für Opfer ausländischer Degeneration und jüdischer Geheimbünde halten. Und andere glauben deswegen, diesen illegitimen Staat stürzen zu müssen. Aber solange sie sagen, sie seien paneuropäisch-identitäre Ethnonationalisten mit sozialistischer Neigung oder besorgte Bürger oder auch nur keine Nazis, abers, dann kann man dem nicht viel entgegenhalten. Nennen sie einen Nazi und sie lachen über die rhetorische Keule und erwidern gar nicht selber. Weil sie es glauben. Das ist der ganze Zaubertrick. Aber es ist ein gewaltiger. Sie müssen nur glauben, die Guten zu sein. Die allermeisten Verschwörungstheoretiker sehen auch im Naziregime nur eine Verschwörung gegen die Deutschen. Hitler war Agent der Alliierten gewesen, glaubt Rüdigers Staatenlusttrupp. Hitler war kein Nazi, sondern Opfer der Rothschilds, denken die Untertanen im Königreich. Hitler war Mahatma, eine große Seele, erklärt mir Johannes am Telefon. Und in Elsässers Kompaktmagazin ist zu lesen, dass der NSU-Mördertrupp eine Erfindung der Geheimdienste gewesen wäre, um der rechten Szene zu schaden. Warum sollte dann nicht auch ein Neonazi kein Neonazi sein? Die Begriffe Nazi und Faschist sind leer. Sie wurden schon vor langer Zeit zu hässlichen Beleidigungen degradiert. Du Täter. Vermutlich begann das so um 1945, als keiner mehr einer gewesen sein wollte. Vielleicht hat die Linke sich das Problem auch selbst eingebrockt, als im Zuge der 68er-Bewegung plötzlich alles faschistisch oder zumindest faschistoid wurde, was als Unrecht begriffen werden konnte. Die Worte haben sich jedenfalls verbraucht. Und so haben wir ein Wort, das wir zwar großzügig benutzen, aber nur, weil es als politisch inkorrekt gilt, als böse Beleidigung, die so richtig tief ins Fleisch schneiden kann. Im politischen Kontext geht das N-Wort also gar nicht. Und nein, das Wort Neger lassen wir Deutsche uns nicht aus unseren Kinderbüchern wegzensieren, ihr scheiß Faschos. Und dass Israel ein faschistischer Staat ist, das weiß hier jeder Pädagogikstudent mit Dreadlocks und die Tierschützer warnen derweil vorm Hühnerholocaust. Alles Nazis. Nur die Nazis nicht. Wo war ich? Ach ja, in Kala. Neben einem Giganten mit Runen am Körper. Dann höre ich eine dumme Parole, ein paar Silben und plötzlich bin ich unbesorgt. Mir ist immer noch klar, neben wem ich stehe. Aber weil ich den Koloss in einer Identitätskrise vermute, weil ich plötzlich keine Bezeichnung für ihn habe und weil mir ein wenig schwindelig wird, bleibt mir nur übrig zu lachen und mit dem Koloss Bier zu trinken. Die größte Lektion, die ein aufstrebender Parterer bei Elsässer hätte lernen können: Bemächtige dich der Sprache, forme sie um oder verweigere dich ihr. Mittlerweile ist das Bier ausgegangen. Ist doch scheiße. Ein Typ an der Theke ballt seine Fäuste, dass sich die Knöchel weiß färben. Wir haben nicht mit eurem Durst gerechnet, sagt das Mädchen hinterm Ausschank und winkt verheißungsvoll mit einer Weinflasche. Wie sieht's aus? 2 Euro das Glas. Der Typ stürzt sein erstes Glas hinunter und bestellt das zweite gleich hinterher. Es mag im guten alten Deutschland keine rechten Ecken geben, dafür wird eine phänomenale Menge weggesoffen. Milan. Milan tritt an den Mikrofonständer. Er ist windschief. Alles an ihm wirkt verdreht, irgendwie falsch, wie eine unglücklich verbogene Gliederpuppe. Er darf eine Frage stellen. So dünn er auch ist, nimmt sein Körper doch wahnsinnig viel Raum ein. Er ist vielleicht 40, wirkt aber jünger in seinen Sandalen und kurzen Hosen. Sein langer Arm wedelt ins Publikum, um Ruhe zu bedeuten. Dann schnauft Milan ins Mikrofon und ein böses Fiepsen zieht durch den Raum. »Bitte nicht so dicht dran«, ermahnt Elsässer. »Ich bin immer so dicht, Herr Elsässer«, erwidert der Windschiefe. »Ich war mal Dorf-DJ, da macht man das so.« Lachen, schnaufen, fiepsen. Kurz vermutet man einen lebensmüden Antifa-Aktivisten. Dann lässt Milan eine wirre Sprachkaskade durch den Raum scheppern, die ihn über jeden Zweifel erhebt. »Warum schaffen wir nichts? Als Deutsche? Als Deutsche? Deutsche? Deutsche, Deutsche, Deutsche, Deutsche, Deutsche?« In schiefem Singsang fordert Milan den großen Aufstand. »Ich bin an Viktor Orban und Xavier Naidoo dran. Wir müssen Flagge zeigen, ja, Herr Elsässer?« Er macht einen halben Knicks, vielleicht absichtlich, vielleicht geben seine Beine nach, wischt sich die Haare aus der verschwitzten Stirn, ruft klagend nach einer großen gemeinsamen Aktion und erntet respektablen Applaus. Die Kala sind zufrieden und nicken einvernehmlich. Natürlich gibt es verwirrte Menschen überall und auf jeder öffentlichen politischen Veranstaltung. Das ist nichts Bemerkenswertes. Bemerkenswert ist allerdings, wenn man Wahn und Parteilinie so gar nicht auseinanderhalten kann. Alles, was Milan sagt, hat Elsässer so ähnlich schon mal geschrieben. Das war eine super Sache, die du da gesagt hast. Fandste? Fand ich. Milan schwankt, als würde er von einer einzelnen Klammer gehalten, an einer Wäscheleine hängen und gleich vom Wind weggetragen werden. Dann sind wir die einzigen beiden hier, die Eier in der Hose haben. So ist es. Na gut, und Elsässer, oder? Ein richtig guter Kerl. Hör mal, der ist gekauft. Der darf doch nur schreiben, weil er von denen gekauft ist. Von wem ist der denn gekauft? Das sagt er eben nicht. Dabei kennt er ihren Namen. Die wirklich wichtigen Sachen sagt er dir nicht. Das sind alles nur Machtspielchen. Er lutscht sich verschütteten Wein von den Fingern und schaut mich mit feuchten Augen an. Ich kenne den Elsässer, ich weiß das alles. Kannst ihn gleich ja selber fragen. Triffst du den nachher noch? Klar, den treffen wir nachher noch. Milan kommt aus der großen Stadt im Osten, wo sein Kumpel allerhand Veranstaltungen organisiert. Daher kennt Milan eine ganze Menge rechter Koryphäen. Der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete und heutige Kompaktautor Willi Wimmer ist ein Freund. Kann man ja behaupten. Auch wenn ich diesem Besoffenen nicht trauen mag, ist mein Interesse geweckt. Er irritiert mich auch viel zu sehr, als dass ich mich noch abwenden könnte. Verschwörungstheorien, Reichsideologie und esoterischer Quatsch trägt Milan in besoffenem Fotzen-Pimmel-Muschi-Sprech und Wortspielereien vor. »Ich lass mich nicht anal ficken«, brüllt er, und flüstert mir im nächsten Moment Geheimnisse von Kindsentführungen und Logen ins Ohr. Lautes Aufschreien, gefolgt von intensivem Geflüster, das scheint sein Ding zu sein. »Es ist alles so krank«, sagt Milan. »Alles so krank«, wiederhole ich. Und Milan, »oh ja, ich bin nicht krank.« Inmitten bröckelnden Bürgertums und strammrechter Kameraden ist Milan der Einzige, dem man den Wahn auch ansieht. Vielleicht zieht mich auch das an. Oder es ist seine poetische Betrachtung über die Präfixe fair und zu. »Ich habe nur Zutrauen. Im Vertrauen lauert eine Gefahr«, sagt er, und ich muss grinsen. Milan hat mich auf den Parkplatz geschleppt. »Ich muss dir was zeigen. Komm mal mit, komm mal mit.« Er holt eine Mappe aus dem Wagen, in der er seinen ganzen Plan und allerlei Theorien zusammengetragen hat. Aber Milan gibt die Mappe nicht aus der Hand. Er schreit, wispert und vergleicht die Deutschen von heute mit den Juden von damals, die ja freiwillig in die Gaskammern gerannt seien, wobei er im selben Atemzug erwähnt, dass es diese Gaskammern natürlich nicht in der Konzentration gegeben habe, wie man uns weismachen wolle, aber die Juden seien da eben völlig gehorsam hinein, verstehst du? Und ich lasse Tobias Patera rufen, wie die Lämmer zur Schlachtbank. Denn Patera und ich, wir kennen all das, was Milan da von sich gibt. Und Milan schreit wieder, denn er schreit immer zu, genau, genau das passiert gerade mit uns. Und dann lasse ich Patera ganz von der Leine, weil es zu anstrengend wird, die Leine noch zu halten. Eine Grenze ist überschritten, mal wieder. Patera zerrt. In der 6. oder 7. Klasse muss das gewesen sein, als mich ein Mitschüler fragte, warum wir Juden uns damals nicht gegen die Nazis gewehrt hätten. Der Mitschüler, der schon damals teure Ralph Lauren Polohemden trug, wie sie nun auch in Elsässers Deutschland beliebt sind, der fragte mich das mit ehrlicher Neugier und nur einem kleinen Fitzelchen Verachtung für dieses seltsam lebensmüde Volk, das sich freiwillig vergasen ließ. Ich hatte keine Antwort parat. Schon vorher hatte ich schmerzlich in Erfahrung bringen müssen, dass ich weder direkten Einfluss auf das weltpolitische Geschehen hatte, noch einen Goldschatz im Keller. Die Frage meines polobehemdeten Mitschülers brachte mir die nächste unangenehme Gewissheit. Als Teil einer ethnischen Minderheit werde ich jede bösartige, rassistische und hasserfüllte Theorie über mich und meine Leute kennenlernen müssen, ob ich will oder nicht. Der Jude muss Antisemitismus-Experte sein in diesem Land, der Schwarze Fachmann für Rassismus, der Muslim Spezialist für Islamhass und so weiter. Ansonsten sind wir geliefert, stehen vor unseren Mitschülern und wissen nicht, was wir sagen sollen. Der Deutsche hingegen kann das alles einfach als Hobby oder aus naiver Neugier heraus betreiben. Das ist die eigentliche Schweinerei. Hier in Kala gehen die Menschen ihrem Rassenwahn wenigstens professionell nach. Das muss man ihnen zugutehalten. Wir sind eine Expertenrunde und üben unseren Rassismus zur Gemeinschaftsbildung aus. Wir weigern uns, freiwillig ins Gas zu laufen. Wir reden über Rape-Fugees und Rothschilds und schimpfen auf Merkel, diese Fotze. Und der Hass vereint. Patera kennt Milan nicht und er nicht Patera. Und trotzdem haben sie sich sofort gegen die Verschwörung verschworen. Sie haben sich ein gemeinsames Nest aus Menschenverachtung gebaut. Wir müssen frei sein, verkündet Milan in seinem abgefahrenen Wisperton. Wir müssen alles machen, was wir wollen. Einfach schreien. Und Milan schreit den Dohlenstein an, weil er frei sein will. Und ich schreie auch den Berg an, denn mir ist auch danach zumute. Ansonsten müsste ich heulen. Oder lachen. Vermutlich lachen. Die Verachtung. Milan, geh den Leuten doch nicht völlig auf den Nerv. Jens schämt sich ein wenig für seinen Freund, der den Polizisten gerade erklären will, warum sie Systemsklaven sind, was an den Großbuchstaben auf ihren Uniformen abzulesen sei. Bin ich unfreundlich gewesen? Gar nicht. Ich will die einfach zum Aufwachen. Ja, ja, und das hast du jetzt geschafft. Nee, doch, doch. Und er zerrt Milan beherzt weiter. Nicht fies, mehr wie man ein kleines Kind von den Süßigkeiten vor der Supermarktkasse losreißt. Jens ist Unternehmer, dick, lustig und ein ziemlich einnehmender Typ. Er ist Aktivist in der rechten Szene der großen ostdeutschen Stadt und tatsächlich organisiert er dort Veranstaltungen. Milan hat nicht gelogen. Jens warnt gerne und viel vor dem Aussterben der Deutschen, hat dafür auch mehrfach den deutsch-türkischen Autor Akif Pirinci eingeladen, der dann aus seinen Büchern Umvolkung und Die große Verschwulung vorgelesen hat. Manchmal tritt Jens auch selbst in Erscheinung. Immerhin hat er seit 25 Jahren seinen Parteiausweis bei den Grünen. In der Rolle des urgrünen AfD-Wählers kann er nun in der Systempresse die AfD loben und Sätze sagen wie »Ich bin zwar Grüner, aber kein Pädophiler«. Auf die Idee sei Elsässer gekommen, erzählt er mir. Elsässer ist ein Freund. Und Milan und du, ihr seid Freunde? Das ist unser Maskottchen. Milan steht in Hörweite. Sollte er Jens gehört haben, stört es ihn nicht weiter. In jedem Fall ist Jens mit seinem Maskottchen im Schlepptau nach Kala gekommen, weil es wichtige Sachen mit Jürgen Elsässer zu besprechen gibt. Lauer Sommerabend im Garten hinterm Gasthaus. Es gibt auch wieder Bier. Elsässer mit Hefeweizen und Hohmann mit großem Pilz sitzen umringt von ehrfürchtigen Jüngern und beenden ihr Abendessen. Wir kamen zu spät. Jens konnte sich noch dazusetzen, für Milan und für mich war kein Platz mehr frei. Wir hocken auf einer Streusandkiste in der Ecke, nur 1 Meter von den Tischgenossen entfernt, aber trotzdem ausgeschlossen. Der weiche Plastikdeckel gibt ständig nach, lässt mich dauernd mit einem lauten Ploppen nach unten wegsacken. Der wesentlich leichtere Milan hat das Problem nicht. Dafür quatscht er unermüdlich auf mich ein. Bitte sei ruhig, beschwöre ich ihn. Keine Chance. Ich habe ihm zu viel Wein gefüttert. Erst hat Milan mich zu Jürgen Elsässer gebracht, jetzt hält er mich lautstark von ihm fern. Plopp. Ich habe mich so sorgfältig auf meine Begegnung mit Elsässer vorbereitet. Um Souveränität sollte es gehen, Links-Rechts-Schemata, Paläolibertarismus und das Untergegangene und Untergehende als Utopie des Ultrakonservativen. Ich habe mir da Fragen zurechtgelegt und im Spiegel die korrespondierenden Gesichtsausdrücke geübt. Aber anstelle eines tiefgründigen Gesprächs bekomme ich von Elsässer nur seine kurzen, kalten Blicke stiller Verachtung. Immer dann, wenn Milan laut wird oder aufspringt oder beides. Und das passiert häufig. Nicht nur Milan, auch ich bin plötzlich ein nerviges Maskottchen. Eigentlich ist die Verschwörungstheorie von Milan gar nicht uninteressant. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban habe den geflohenen Neonazi Horst Mahler nach Deutschland nur darum ausgeliefert, weil sonst der jüdische US-Milliardär George Soros Orbans Kinder umgebracht hätte. Die Geschichte gefällt mir. Da ist alles drin. Böse Juden, unterdrückte Deutsche, aktueller Bezug, gute Ostdespoten, böse Westkapitalisten. Eigentlich würden sich diese wirren Gedanken durchaus als Beitrag in der Kompakt eignen, zumindest wenn Milan ab und an im Konjunktiv reden würde. Milan benutzt natürlich keine Konjunktive, dafür umso mehr Interjektionen. Er lallt fürchterlich herum und zieht dann und wann auch noch ein zu seinen Thesen passendes Blatt aus der Mappe, die er mit sich herumschleppt. Er hält mir das Blatt vor die Nase, dann springt er auf und deponiert es vor Elsässer auf dem Tisch, mitten auf dessen halbgegessenes Schnitzel. Blatt um Blatt um Blatt und Elsässers kalte Blicke werden kälter. Abneigung mit einem Hauch Langeweile. Elsässer kennt Milan ja schon und er kennt Menschen wie Milan. Hält er uns vielleicht für Beiprodukte seiner eigenen publizistischen Tätigkeit? Für notwendige Menschenopfer? Ideologischen Kollateralschaden? In jedem Fall schaut er uns an wie etwas, das man sich von der Schuhsohle kratzt. Das sind Blicke, die einen krank machen. Wir sind die Irren und ich merke, wie ich rot werde. Aus welchem Grund auch immer, will ich in diesem einen Moment von Jürgen Elsässer, Martin Hohmann und deren arischer Männermannschaft gemocht werden. Es ist nicht leicht, sich kollektiver Heldenverehrung zu entziehen. Und ich reise Elsässer jetzt schon seit Wochen hinterher und schaue mir zwischendrin seine alten Reden im Internet an. 3 Fragen müsste ich nur an ihn stellen können. Dann könnte ich vielleicht etwas Kluges sagen über den Konnex von Reichsideologie, Wahnsinn und AfD-Propaganda. Aber wie es immer ist in Jürgen Elsässers gutem alten Deutschland, niemand braucht meine Fragen. Die Reichsbürgerei quillt auch so aus allen Ecken und Enden seines utopischen Staatsgebildes. Ein breiter Mann mit großem Bier unterrichtet Elsässer und Hohmann von einem deutschen Siedlungsprojekt in Ostpreußen. Eine neue, souveräne Heimstätte für all die entmachteten Deutschen, die von dem Unrechtsstaat hier genug haben. Das war die wichtige Sache, von der Jens gesprochen hat. Neues deutsches Land auf heute russischem Boden. Ich starte so schnell und unauffällig wie nur irgend möglich die Diktierfunktion meines Handys. Die Rückkehr nach Ostpreußen. Mir fällt ad hoc nichts ein, was besser den deutschen Revanchismus und Revisionismus beschreiben könnte. Der breite Mann spricht über die Details, über das Bauland, den Zeitplan, den Gouverneur und sehr viel Geld. Man wolle aber klein bleiben, auch wenn die Russen zu viel mehr bereit seien. Deutschland hat mal eine Revolution für Russland mitfinanziert. Warum sollte Russland nicht eine Revolution in Deutschland mitfinanzieren? Ein russischer Geheimdienstoffizier habe ihm das gesagt, behauptet der breite Mann und lässt sich den Aschenbecher reichen. Er klingt angeberisch, fast so, als habe er sich seine Geschichte ausgedacht. Aber das heißt nichts. Dass Putin ultrarechte Parteien in Europa unterstützt, die gegen die EU polemisieren und für stärkere Beziehungen mit Russland werben, das weiß man ja. Zumindest, wenn man die Systempresse liest. Milan wispert: Wenn ich mich als freier Mann oder freies Weib nicht mehr unterdrücken lasse, ich greife Milan am Arm. Wart mal kurz, nicht jetzt. Man müsse das alles natürlich mit Putin absprechen, befindet Elsässer. Und ihm fällt ein, dass es ja bald den Russland-Kongress der AfD Sachsen-Anhalt gebe, bei dem er selbst natürlich auch sprechen wird. Da müsse man das Projekt vorstellen. Am Vorabend sei ja das Unternehmeressen. Man einigt sich auf Termine. Man ist vernetzt. Bald vielleicht schon bis zur Memel. Bööö! Macht Milan aus dem Nichts. Und alles fährt zu uns herum. Ihr lasst euch viel zu viel Scheiße andrehen! Das war's. Elsässer und seine Tischgenossen sind nicht mehr gewillt, sich mit dem Wahnsinnigen zu befassen. Die meisten sehen wütend aus. Jens muss sich sein volltrunkenes Maskottchen greifen und macht sich davon. Auch der breite Mann verabschiedet sich bald, als hätte ein Schuss das ganze Rudel aufgeschreckt. Über die deutsche Siedlung im Osten werde ich an diesem Abend nichts mehr erfahren. Auch nicht, welche Rolle Elsässer in der ganzen Geschichte spielt. 2015 veröffentlichte die Kompakt ein Gespräch mit dem König Peter Fitzek. Das Interview führte Elsässer himself und man kann es sich in voller Länge auf YouTube ansehen. Ganz zum Schluss des Gesprächs räuspert sich Elsässer und gibt dem Monarchen noch einen Rat mit auf dem Weg. Wieso ärgert ihr euch rum hier mit dem bescheuerten BRD-Staat und verhandelt nicht mit Putin, dass er euch in Kaliningrad, also dem alten Königsberg, wo ja sowieso die Wirtschaft da niederliegt, der soll euch da was geben? Dann könnt ihr dort euer Königreich machen. Er sei sich sicher, sagt Elsässer, viele Deutsche würden da gerne hinkommen, wenn es in der Bundesrepublik so weitergeht. Wie wir wissen, wollte der oberste Souverän lieber hierbleiben. Die Transformation der Welt, sagt er, müsse von Deutschland ausgehen. Ich bleibe noch eine Weile sitzen, obwohl mich nun keiner am Tisch mehr kennt und ich die angespitzten Blicke spüre. Martin Hohmann hat das Wort übernommen und schimpft über eine Lokalzeitung, die ihn rechtsextrem genannt hat, und das nur, weil er festgestellt habe, dass man an den Außengrenzen, juristisch gesehen, auch mit Sprengstoff und Handgranaten nach Flüchtlingen schmeißen dürfe. Das wird man doch wohl noch sagen dürfen, will ich sagen, aber einer bedeutet mir, den Mund zu halten, und Elsässers Bodyguard macht ein Foto von mir. Da bin ich mir ziemlich sicher, also halbwegs sicher, halte es zumindest für möglich. Vielleicht hat der Bodyguard auch kein Foto gemacht, vielleicht hat er nur eine SMS geschrieben oder Fußballergebnisse gecheckt und sein Handy dabei seltsam gehalten. Vielleicht bekomme ich einfach nur Schiss. Es ist dunkel geworden im dunklen Ort. Ich muss noch zu meiner angemieteten Unterkunft zurückfinden. Wahlkampf und Weltenbrand. Vom Aussterben bedroht. Ich will noch einmal Jürgen Elsässer sprechen. Der Sommer ist vorbei, die Blätter sind gelb und braun und ich fühle mich noch immer schlecht, wortlos vor ihm gesessen, Angst gehabt zu haben. Mein Bier halb voll stehen gelassen und die Flucht ergriffen zu haben. Ein Tobias Patera lässt sein Bier doch nicht halb voll stehen. Der trinkt es aus, bestellt noch eins nach, ach was, zwei, und freundet sich dann mit Jürgen Elsässer an. Findet heraus, was Jürgen mit seinem guten alten Deutschland eigentlich meint, wann und wo es gewesen sein soll. Das wäre gut zu wissen, denn es fühlt sich so an, als nähere sich dieses Traumreich derzeit mit großen Schritten. In wenigen Tagen wird gewählt. Die AfD könnte als drittstärkste Kraft in den Bundestag einziehen, sagen die Prognosen. Am Abend wird Elsässer nochmal richtig laut die Werbetrommel in der ostdeutschen Stadt rühren, bei einer der letzten Wahlkampfveranstaltungen. Aus dem ICE rufe ich bei Milan an und frage, ob er und Jens auch da sein werden. Ja klar sind wir da, Jens hält auch eine Rede, klar bin ich dann da, klar. Offenkundig hat Milan keine Ahnung mehr, wer ich bin. Wir haben uns in Kala getroffen, erinnerst du dich? Kala, klar, Kala, da war was, da haben wir gesoffen, oder? Ich hab da viel gesoffen, glaube ich. Wir haben ganz ordentlich gesoffen. Richtig, haben wir. Also komm her, wirst mich schon sehen, bei der Tribüne, und danach können wir schön ein Trinken gehen. Elsässer wird auch dabei sein? Klar, klar, Jürgen wird auch dabei sein. Gleich hinter dem Marktplatz der Stadt, auf dem die Veranstaltung stattfindet, sind Riesenrad, Schießbuden und Fahrgeschäfte aufgebaut. Bald soll es hier ein Volksfest geben, heute gibt es hier nur Volk. 100, 200 besorgte Bürger stehen herum und machen einem Bockwurststand neben der Tribüne guten Umsatz. Aus der Ferne hört man Trillerpfeifen der anrückenden Gegendemonstranten. Wolken aus Granit, die Luft ist zum Zerreißen gespannt. Die Prominenz steht vorne links an der Bühne. Bestehend aus Elsässer, umringt von laut lachenden AfD-Kandidaten und Funktionären. Man wartet auf den Beginn, man ist laut, man heizt sich auf. Jens steht ein paar Schritte abseits, neben ihm ein kleiner blonder Junge, der Broschüren verteilt. Jens trägt zu seinem braunen Sakko einen Schottenrock, einen richtigen Kilt mit Lederbeutel und Karomuster und allem. Später erfahre ich von Jens, dass er Leiter der örtlichen Highland Games ist, einer Veranstaltung, bei denen Sportler in Schottenröcken Baumstämme und schwere Steine um die Wette werfen. Er mag Schottland. Aber noch geht er nervös seine Rede durch, tief ins Manuskript vertieft. »Tachchen, Tobi!« Zu meiner Überraschung erkennt Jens mich und schlägt mir zur Begrüßung so hart auf den Oberarm, dass es richtig wehtut. Ich fasse das als Kompliment auf und reibe möglichst unauffällig die Stelle. Wo sich Milan rumtreibt, weiß Jens nicht, muss hier irgendwo sein. Scheiße, dass so wenig Leute gekommen sind, aber am Sonntag werden die schon noch ihr Kreuz machen. Klar, danach gehen wir noch wohin. Ja, das ist sein Sohn, sieht man doch, oder? Sag Hallo. Hallo. Der Kleine, nennen wir ihn Lukas, reicht mir eine Kompaktbroschüre. Sie wirbt für die neue Ausgabe des Magazins. Sterben die Deutschen aus? Es hat schon etwas Rührendes, wie mir das dickliche Bübchen den Wisch reicht. Natürlich will ich nicht, dass der niedliche Lukas aussterben muss. Ich sehe vor meinem inneren Auge, wie dschungelgrüne Geländewegen auf den Marktplatz geschossen kommen. Amerikanische Zahnärzte und russische Oligarchen mit breitkrempigen Safarihüten springen heraus, schmiegen ihre verstoppelten Gesichter an die durchgeladenen Jagdgewehre, kneifen ein Auge zu, und das war's mit der deutschen Spezies. Das war's mit dem kleinen dicken Lukas. Ausgeweidet und ausgestopft wird er in einem Foyer aus italienischem Marmor stehen, in seiner toten Hand einen Kompaktflyer. Ein Monument für die einst große germanische Rasse. »Willst du einen Flyer?« Lukas wedelt mit einer Broschüre vor meiner Nase herum. Ich bedanke mich artig bei dem kleinen Kerl und lasse Jens weiter seine Rede lernen. Die Veranstaltung ist eröffnet. Ein Kandidat mit hassgeblähtem Kopf jault irgendeinen Scheiß über Deutschland und Ehre und Patriotismus und Asylantenschwämme und Wirtschaftsflüchtlinge. Nicht ein Argument, nicht eine Boshaftigkeit, nicht mal eine rhetorische Figur ist originell. Nach Carla langweilt mich das alles nur noch. Die Zeitungen haben bereits angefangen, zwischen den gemäßigten, nationalkonservativen und ultrarechten AfD-Kandidaten zu unterscheiden. Islamhass ist nicht gleich Islamhass, Rassismus nicht gleich Rassismus. Wir müssen uns jetzt wohl für die verschiedenen Nuancen von Xenophobie und Hass sensibilisieren. »Ihr seid Deutschland, wir sind Deutschlands Zukunft«, droht der Redner. Die Menschen wedeln enthusiastisch mit Schildern, auf denen neben den üblichen Parolen auch linke Ikonen des Widerstands abgebildet sind. Cultural Appropriation. Da Rosa Luxemburg, dort Ernst Thälmann, Stauffenberg sowieso. Ein Ronny in Freiwild-Shirt und Bomberjacke hält ein Plakat mit den Geschwistern Scholl in die Luft. Hans und Sophie Scholl würden AfD wählen. Eine Tätowierung wie der Auschwitzmann hat hier allerdings keiner. Die Nazis sind immer die anderen. Der Widerstand sind immer wir. Solange das Wort Nazi ein Schimpfwort ist, sind diese Plakate die logische Konsequenz. Hier ein Gespräch, wie es im September 2017 auf dem Marktplatz der ostdeutschen Stadt stattfindet. Geführt wird das Gespräch von einem jüngeren Mann mit stumpfen Säuferaugen und Thermojacke und einem älteren Mann glatt rasiert in braunem Kortsakko. Der Jüngere: »Ey, Antifa? Das sind eigentlich Antifaschisten. Faschisten sind das. Ist ja schon im Namen.« Der Ältere: »Aber uns nennen die Nazis. Hast du Feuer für mich?« Während dieses Gedankenaustausches schwindet das Licht, die Sonne geht langsam unter in der ostdeutschen Stadt und die Wut quillt langsam über. Jawohl, pfui, wir sind das Volk, Merkel muss weg. Und der Sophie Scholl-Ronny brüllt: »Heute tolerant, morgen fremd im eigenen Land.« Die Parole stammt aus einem Lied der Neonazi-Band Gigi und die braunen Stadtmusikanten. Aber Alexander Gauland hat den Satz auch schon von sich gegeben. Ich brülle wie immer die Jawolls eifrig mit, ab und an auch ein Pfui, manchmal auch alleine und an ganz besonders unpassenden Stellen. Aber nicht mal das macht mehr Spaß. Hinter der Absperrung Studenten, Linke, Punks, jung, schwarz bekleidet, bunt behaart. Sie stützen sich am Geländer und aneinander ab, drücken sich hoch und schreien. Rauf und runter ein antifaschistischer Wellengang aus gestreckten Fäusten, Mittelfingern und aufgebrachten Gesichtern. Dahinter wird Pogo getanzt und gesungen. Einer formt mit seinen Händen ein Herz, eine deutet mir Schläge an, einer schießt Fotos von mir. Wütende, entrüstete, lustige Ansagen aus den Lautsprechern. Zwei Mädchen tanzen, ineinander verschlungen. Auf meiner Seite der Absperrung tanzt niemand. In Jürgen Elsässers gutem altem Deutschland wird nicht getanzt, da werden Bockwürste gegessen. Ich war nie ein besonders aktiver Straßendemonstrant, Ich mag keine Menschenmassen, keine Megafone und Trillerpfeifen finde ich richtig schlimm. Aber jetzt träume ich mich sehnsüchtig auf die andere Seite, bade mich in der mir entgegenschwappenden Wut und fühle mich gut, bis ich das Schild des Altpunkers sehe. Dieser Penner. Speckige Haare, speckige Bundeswehrjacke, sein Scheißschild vollgepackt mit Text, hoch erhoben auf mich gerichtet, als wolle er mir ganz bewusst die Laune verderben. Gewarnt wird dort vor dem tiefen Staat, der Schattenregierung, vor der Hochfinanz, vor der faschistischen Einheitspartei. Er brüllt irgendwas mit NWO. Ich brülle zurück, über die Absperrung und Polizisten hinweg. Meinst du das ernst? Ich mit meinen dummen Fragen. Natürlich meint er das ernst. Wir stehen auf zwei verschiedenen Seiten einer Sperre, aber nicht unbedingt auf einer linken und einer rechten Seite. Ich weiß das doch mittlerweile. Wirklich. Es ist nur schwierig, diesen Gedanken zu verinnerlichen. Angelockt von meiner Krakelerei kommt eine dicke Frau anmarschiert und beginnt ebenfalls über den Graben zu schreien. Rumgebrülle wird hier zum archaischen Lockruf, fängt ein Wolf zu jaulen an, steht bald das Rudel beisammen und beheult den Mond. Obwohl ich gleich neben ihr stehe, verstehe ich kein Wort der schreienden Frau. Das liegt an der Mischung aus ihrer Tonfrequenz, Heiserkeit und dem Grad der Entrüstung. Ich schätze, sie schreit »Haut ab«, aber so richtig versteht man nur die Vokale »Ha-au-a, hau-a«. Sie schaut mich an, ihre kirschrot beschminkten Lippen zittern leicht. Die meisten AfD-Patrioten versuchen, die Gegendemo zu ignorieren, wollen nicht angemotzt und abfotografiert werden. Nur ein paar mutige Blousonjacken und Nackenfalten stehen mit mir an der Absperrung, lehnen am Geländer, produzieren ihre Handykameras, Stahlfäuste und ihre Hypermännlichkeit. Die Polizisten schlendern ungerührt durchs Niemandsland. Auf der Tribüne spricht jetzt jemand, der so richtig klasse aus vollen Lungen und brennendem Hirn ins Mikro brüllen kann. Der SPD sei es ja wurscht, dass das deutsche Volk aussterbe, ruft er. Und die Menge erwidert mit aufbrausenden Pfui-Rufen und die dicke Frau schreit mit zitterndem Kirschmund etwas über Merkel und Massenmord. Das alles sind keine Reichsbürger. Das sind ja noch nicht mal die ultrarechten AfDler. Das hier ist der ganz normale deutsche Verfolgungswahn. Oder vielleicht ist das Problem, dass ich das alles mittlerweile normal finde. Die Bockwurst. Deprimiert wie ich bin, kaufe ich mir eine Bockwurst. Soweit ich weiß, ist das die erste Bockwurst meines Lebens. Zumindest kann ich mich nicht erinnern, je zuvor eine gegessen zu haben. Bockwurst ist ja auch mehr so ein Ostding. Im Westen verschrumpeln die Bockwürste tendenziell traurig an der Metzgertheke. Hier sind sie omnipräsent. Selbst am Eckkiosk stehen die Ostwürste senkrecht in Glasbehältern parat und schwitzen in ihren Wasserbädern. Ich pumpe mir großzügig Senf und Ketchup ins Brötchen, muss dann aber leider feststellen, dass Bockwurst nicht besonders lecker ist. Vielleicht sollte ich mich wieder vegetarisch ernähren. Oder koscher. Ich bin dick geworden über die letzten Monate. Zu viele Schnitzel und Currywürste und Bier. Ich bin ein Stressesser. Während ich mich mit kulinarischen Betrachtungen über Würste vom Wahlkampf ablenke, taucht Milan auf. Ungelenk kommt er über die Absperrung geklettert und steht jetzt da, krumm und schief, wie die letzte Senkrechtwurst im Wasserbad. Er trägt eine grüne Schlaghose, eine angebissene Banane in der linken, eine halbbetrunkene Weißweinflasche in der rechten Hand. Er wirkt fremd. Fremd im eigenen Land, fremd im eigenen Universum. Ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem er heimisch wäre. Milan isst mit kleinen Bissen und trinkt in großen Schlucken, während auf der Bühne wütende Männer Grünpolitikerinnen beschimpfen und ich überschwänglich einen auf Kumpel mache. Erinnern kann er sich gar nicht mehr an mich. Der Abend in Kala ist für ihn ein kompletter Blackout. Ich erzähle ihm also von unserem gemeinsamen Besäufnis mit Blick auf den Dohlenstein, unserem Schrei nach Freiheit. Milan hört zu und nach einer kurzen Beratung mit seiner Weißweinflasche tut er so, als würde er sich erinnern. Man merkt richtig, wie er die Entscheidung dazu fällt. Anscheinend muss er sich häufiger entscheiden, woran er sich erinnern will. Und woran nicht. Zur Entschuldigung für sein schlechtes Gedächtnis reicht er mir den Wein, dann zeigt er mir seine Plakate. Milan hat einen Betrieb für Plakatierung und Außenwerbung, weswegen er sich auch seine Expertise in Rechtsangelegenheiten aneignen musste. Er zahlt kategorisch keine Steuern, sagt er. Aber warum sollte er auch? Die AfD-Ortsgruppe beauftragt ihn ja trotzdem gerne. Man kennt sich, man mag sich. Einige Plakate hat er für die Partei sogar selbst entworfen. Und eines davon, das hängt direkt über uns im gelben Schein der Straßenlaterne. Bewusstsein statt moralischer Selbstermächtigung steht da drauf. Dann die grafische Darstellung eines erleuchteten Schädels, der kosmische Strahlen in den Weltraum ejakuliert. Unten drunter der standardmäßige AfD-Schriftzug mit dem fetzigen Wahlspruch »Hol dir dein Land zurück«. Milan fragt nicht, ob es mir gefällt. Er macht mich nur darauf aufmerksam und schaut mich bedeutsam an. »Cool«, sage ich nach kurzem Nachdenken. »Aber ich glaube, ich verstehe den Satz nicht so ganz, mit dem Bewusstsein und der Moral«. Milan dreht sich beleidigt von mir weg und isst seine Banane. Vielleicht habe ich zu harsch geurteilt. Die anderen AfD-Plakate verstehe ich doch auch nicht. Mut zur Leistung steht da zum Beispiel oder Mut zu Deutschland und Schwarz-Rot-Gold ist bunt genug. Da sind überirdische Weltraumköpfe wirklich nicht schlechter. Jens präsentiert eine 2 Meter lange Drachenkopftrompete und bläst 3-mal in sie hinein. Dann beginnt er seine Rede mit einer Anekdote. Er erzählt von 2 Insassen einer Irrenanstalt, die sich Kittel und Stethoskop klauten, sich als Ärzte ausgaben und das Fachpersonal zu den Wahnsinnigen erklärten. Genau so, sagt Jens, gekleidet in Schottenrock und mit 2 Meter Drachenkopftrompete in der Hand, genau so sei das auch in Deutschland. Die Irren hätten die Macht übernommen und von denen lassen wir uns nicht behandeln.